Hallo und herzlich willkommen zu unserem 16. Podcast. Wieder mit dabei sind für euch der Tobias Hösel und die Anita Lewinski. Und wir haben wieder nochmal unsere lieben Gäste vom WCS da, und zwar die Sakko. Hallo. Und die Dani. Hi ho. Genau, und im Prinzip ist es jetzt Teil 2. Wir hatten ja jetzt vor 2 Podcasts uns schon mal zusammengesetzt und uns über das World Cosplay Summit unterhalten. Und jetzt war inzwischen ja das Finale, ihr wart in Japan. Und da haben wir uns gedacht, setzen wir uns einfach nochmal zusammen, damit ihr uns so ein bisschen erzählen könnt, was da jetzt dann so los war. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Das heißt, wir haben uns auch gedacht, dass wir das Ganze so ein bisschen chronologisch nochmal aufbauen, weil es ist ja nicht bloß dieses große Finale, das jetzt, glaube ich, jeder so ungefähr kennt, sondern ihr wart ja wie viele Tage insgesamt da? 11 Tage. 11 Tage, und das war ja auch ein recht volles Programm, so wie ich dich jetzt verstanden hatte. Genau. So, also, ihr sitzt im Flugzeug mit Gepäck, beziehungsweise wie ging es überhaupt los? Habt ihr alles untergebracht ins Flugzeug? Ja, schon. Ja, also am Tag vor dem Abflug bin ich erstmal aufgesammelt worden mit meinem Gepäck. Wir hatten ja jeder 2 Koffer und dann noch Handgepäck. Aber wir haben alles reingekriegt, also sämtliche Kostüme, sämtliche Requisiten, haben alles drin gehabt. Waffenflügel. Wir hätten einen Preis bekommen sollen für kein Übergepäck. Ja, im Gegensatz zu Italien. Habt ihr sogar den Hocker ins Flugzeug gekriegt? Ja. IKEA lässt alles, es ist das Schöne bei IKEA, auseinandernehmbar, so flach stapelnd. Ah. Deswegen IKEA. Das ist natürlich nicht blöd, ja? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, da muss man schon haushalten. Ja. Ja, schon, das auf jeden Fall. Das war ja auch so der Gedanke, wie bauen wir das jetzt am blödsten, um es A, möglichst leicht zu haben, dass es nicht zu schwer ist im Koffer, B, dass wir auch alles in den Koffer kriegen und C, trotzdem so stabil, dass es dann in Nagoya nicht zusammenbrennt. Klingt so, als wärt ihr nur halb erfolgreich gewesen. Ja, A und B haben wir hingekriegt. Ja. Plan C hat so im Wengle so seine Konflikte gehabt. Ja. Aber dazu später. Okay. Also insgesamt waren es dann 3 Kostümsets oder so, hatte ich das jetzt in Erinnerung? Wir hatten jeder 4 Kostüme 4 dabei. Sogar, okay. Ja, weil es sind ja doch sehr viele Events über mehrere Tage und irgendwann bist du froh, wenn du ein Kostüm nicht mehr anziehen musst, weil es dann halt doch teilweise ein bisschen länger dauert, bis es trocken ist oder so. Es war warm. Ein bisschen. Und wir hatten noch Glück. Ja, wir hatten also echt Glück, was das Wetter angeht. Und aber naja, sie ist ja, ich habe sie dann abgeholt an dem Mittwochabend mit ihrem Gepäck. Mhm. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Da war dann noch eine Freundin, die hat dann noch für uns gekocht. Und naja, und dann ging es bei uns eigentlich um 4 Uhr morgens mit dem Wecker los, dass wir um 4:30 Uhr dann Richtung Frankfurt gefahren sind, von München aus. Ja. Dass wir dann zum Flughafen, weil wir haben gesagt, wir wollen jetzt lieber gechillt da ankommen. Und ja, dann sind wir dort angekommen. Es waren sogar noch Freunde da, die uns am Airport verabschiedet haben. Es war sehr schön. Eine haben wir leider nicht gefunden. Ja, also wir haben sie schon gefunden, aber da waren wir dann schon im Zoll drinnen. Das war Chicago. Es tut mir noch so leid, Süße, echt. Ja, und dann, hieß es ja, wo treffen wir uns mit Patrick und allen, die halt mitgeflogen sind. Ja, dann haben wir die gefunden, haben Gepäck abgegeben und dann sagt er uns, ach ja, im Übrigen, wenn wir in Nagoya aus dem rauskommen und auf die anderen Leute vom WCS treffen, da werdet ihr erstmal gefilmt, und wir nur so super ungeschminkt, klasse, hässlich, so nach Klamotten an, so zum Fliegen. Ja, genau. Sag uns das doch bitte beim nächsten Mal, bevor wir den Koffer mit allem abgeben. Ja. Egal. Ich habe das auf Twitter auch schön nachverfolgt. Ich mag das ja, ich mache das ja auch immer so. Ich bin da und da, wo bist du? Das war ganz süß. Ich bin gerade beim Kaffeestand XY. Okay, wir kommen dahin. Ja, der Frankfurter Flughafen ist groß. Und der ist irgendwie, da war eine Schwebebahn, das war ziemlich cool. Zu wie viel wart ihr dann? Also du hattest jetzt euch 2 und den Patrick erwähnt. Der Patrick war ja der Organisator, der das ganze, so das deutsche Team quasi organisiert hat. Genau, unser Supporter. Mhm. Genau. Dann sonst war noch jemand? Ja, dann war noch die Iris dabei, die Deval, die war ja 2-mal WCS-Team. Und dann waren noch von der Konichi der Mo, also der Jan Meister und seine Frau, die Laura. Genau, die sind auch mitgeflogen. Und die sind jetzt auch quasi in irgendeiner offiziellen Funktion im WCS, oder war das eher Einfach so, weil es sich interessiert hat. Das war irgendwie so ein Zwischending, glaube ich. Ja, also er hat sich auf jeden Fall da vorgestellt, weil die Konnichi organisiert es ja quasi vom Deutschen. Und er war dann quasi Sprachrohr für die Konnichi dort. Das ist halt ein WCS-Team in Japan. Das ist die Orga dort, da halt auch mal die Konnichi kennenlernt, also unsere deutsche Con. Und hat sich dann halt da auch mal vorgestellt. Und ich da halt da mal, ja, kennengelernt, weil man sieht ja sonst sich nur über E-Mail-Kontakt, weil es ist ja so ein paar Zeitzonen dazwischen. Und es ist halt dann auch, sagen wir mal, in der Art so ein bisschen eine geschäftliche Geschichte natürlich auch. Und es ist auch höflich und die Japaner freuen sich, wenn sie natürlich dann auch von einem anderen Land dann die Organisatoren auch kennenlernen. Und wer hat denn japanisch gekonnt, hatte von denen, die gefahren sind, irgendjemand übersetzt oder gestellt? Die können alle eigentlich gut Englisch. Und die können da alle halt sich dann so verständigen. Wir selbst, also ich verstehe nur Japanisch, aber kann nicht reden, deswegen habe ich da immer ganz schnell den Mund gehalten. Nicht, dass ich dann irgendwie noch eine Pizza bestelle oder sowas. Ist dann immer so blöd, wenn man davor steht und sagt, ja, ich weiß, was du von mir willst, aber ich kann dir nicht antworten. Ja. Aber das ist kein Problem, weil die sprechen da alle Englisch, die Organisatoren. Okay. Genau, und ansonsten, es sind mindestens 3 Übersetzer dabei, die halt auf jeden Fall Englisch und dann halt noch diverse andere Sprachen. Also einer konnte auch ein bisschen Deutsch, dann halt natürlich Spanisch, Französisch, was halt noch so rum ist. Und ja, die übersetzen halt dann das Hauptsächliche immer. Da ist auch immer bei jeder Gruppe vom Prinzip her, weil wir auch oft in Gruppen aufgeteilt werden, da ist dann auch immer einer von den Organisatoren mit dabei, von den Übersetzern. Okay, aber dass jetzt irgendjemand auch von den anderen Teams her, jemand kein Englisch konnte, das gab es jetzt nicht, oder? Nee, also kein Englisch nicht. Allein halt zum Verständigen konnte eigentlich jeder. Okay, ja. Die anderen Teams, hattet ihr die dann gleich am Flughafen in Japan dann kennengelernt, oder? Ein Teil, also wir haben in Frankfurt sind wir dann noch auf das Team Dänemark gestoßen. Ach so, die sind auch über Frankfurt. Genau, okay. Die Mona und die Enne. Ja, das war total hübsch, dann die da auch zu sehen. Das war ja total witzig. Ja. Und haben wir dann auch gleich dann auch Fotos gemacht und so gesagt, hi und überhaupt. Ja. Nur saßen die im Flugzeug ein bisschen sehr weit vorne. Aber man hat sie wenigstens schön erkannt, weil wir saßen sehr weit hinten und die beiden Mädels aus Dänemark sind unglaublich groß. Ja. Und du guckst einmal quer drüber und du siehst da 2 so Köpfe rausragen. Ja, hallo. Das war so witzig. Naja, der Flug an sich, wir sind ja dann in quasi Frankfurt, Deutschland, sind wir dann um 12 Uhr gestartet. Um 12 war da Check-in. Ah, dann um 2 Uhr. Genau, da sind wir dann so ungefähr gestartet. Und sind wir dann natürlich 12 Stunden geflogen. Und wir konnten kein Stück schlafen, absolut nicht. Dementsprechend sahen wir auch dann aus, wo wir ausgestiegen sind. Also, da war es dann morgen in Japan. Ja, genau. Also wir sind dann in Japan 8 Uhr morgens gelandet. Ja. Ortszeit in Deutschland 2 Uhr nachts. Das heißt, wir sahen aus wie das blühende Leben, weil wir ja um 4 Uhr nachts in Deutschland hier schon gestartet sind. Also wir hatten dann schon so echt fast die 24 Stunden voll. Ja. Und dann kamen wir da an und dann war auch noch gerade ein anderes Flugzeug, wo dann noch die Spanier drinnen waren. Genau, das war das und Finnland. Flugzeug aus Finnland, weil das spanische Team ist auch über Finnland geflogen. Und dann hatten wir gleich noch 2 Teams da. Ja, und dann draußen. Ja, und dann haben wir unsere Koffer geholt und dann war unsere größte Angst, dass ein Koffer fehlt. Ja. Er soll vorkommen. Ja, frag Spanien. Ja, dem spanischen Team ist das passiert. Da ist ein Koffer in Helsinki stehen geblieben. Ja. Okay, aber ist noch rechtzeitig angekommen. Am nächsten Tag. Ja, okay, wo das Event schon gestartet hatte. Genau, stand da ist es schon gelaufen. Ja. Also. Aber das war dann, also wir hatten dann unsere 4 Koffer, da waren wir Gott froh. Und dann hieß es so, ja, wir gehen jetzt vor, ihr folgt in 2 Minuten und dann bitte smilen, weil da kommt die Kamera. Und wir dachten uns so, ich brauche Kopfschmerztabletten ganz dringend. Okay, aber da wart ihr noch in Zivil, oder? Ja, ja, weil, da waren wir. Also ich meine, wenn ich jetzt so bei der Konnichi dann mit der Tram zur Konnichi fahre, dann sehe ich halt schon immer viele, die verkleidet anfahren. Aber nein, wir ziehen uns auf ein Klo im Flugzeug um. Ich wollte es gerade vorschlagen. Wobei ein Team... Es wäre halt stilvoll gewesen. So. Ja, schon cool. Nein. Aber ich weiß nicht mehr, wer es erzählt hat, aber in irgendeinem der vorherigen Jahre hat das wohl ein Team mal gemacht, also jetzt kein deutsches, sondern eins von den anderen europäischen Ländern, die sind wohl so eine halbe Stunde, bevor es in den Landeanflug ging, sind die aufs Klo verschwunden und haben sich in so hübsche Kleidchen geworfen, haben sich geschminkt und so und kamen dann als regelrechte Zwillinge wieder raus, weil sie natürlich das Gleiche auch getragen haben. Ach, wie süß. Ja, ganz toll. Und das waren dann so, keine Ahnung, so... Ah, die sind so niedlich. Keine Ahnung. Weiß nicht. Auf jeden Fall waren wir da dann angekommen, sind dann raus und dann waren da schon so 3 Kamerateams und dann wusste man zuerst nicht, wo links, rechts und es kam schon diese schwüle Hitze von Japan halt, weil im Sommer ist es halt nicht nur heiß dort, sondern das Problem ist halt richtig schwül. Mhm. Und dann sind wir halt da raus und Italien ist schon einen Tag vorher angekommen, aber sie haben Teile ihrer Kisten abgeholt und ihre Kisten, wo ihre Kostüme drin waren, die kann man sich, also da kannst du drin wohnen. Das ist der Hammer. Und dann haben wir fast unsere... Die mit den Mechas? Oder? Genau. Okay, also die Kostüme waren mega geil. Sowas habe ich noch nie, so eine Verarbeitung, nie gesehen. Krasse. Echt krass. Ja, ich stopp mich, okay? Ich stopp mich. Und dann haben wir versucht, unsere Koffer und diese... Es war nur eine Kiste. Die anderen 3 Kisten waren schon im Hotel. Es war nur noch eine Kiste oder 2 Kisten. Nee, es waren noch 2 Kisten. 2 Kisten. Diese Riesenkiste haben wir versucht, in diesen... Ja, in diesen Bus zu stopfen und wir mit unseren Koffern noch irgendwie, es war sehr abenteuerlich. Ja, letztendlich haben wir die Koffer von den Teams, die gerade angekommen sind, mit oben in die Sitzreihen mit rein, ja. Und das Gepäck von Italien unten rein. Ja. Beides hat unten nicht reingepasst. Aber es war halt sehr interessant, weil wir haben dann die anderen Teams getroffen, wir sind auch dann sofort ins Hotel gefahren und wir konnten nicht gleich einchecken, aber dann sind wir erstmal rumgelaufen, haben schon mal uns die Oasis-Halle da angeguckt, ja. Und dann konnten wir uns einchecken, haben wir uns eigentlich nur noch im Zimmer ausgebreitet, sind abends dann zusammen mit ein paar anderen Teams noch in eine Izakaya gegangen. Ja. Und ja, und dann um 10 haben wir uns eigentlich verabschiedet ins Bett, weil da waren wir 36 Stunden wach und es irgendwann packt's man nimmer. Nee. Und am nächsten Tag mussten wir ja gut aussehen, also irgendwie frisch, genau. Ein bisschen Schlaf war da schon keine so blöde Idee. Also ihr hattet sozusagen keine Möglichkeit mehr, euch irgendwo aufs Ohr zu legen nach dem Flug, sondern nur kurz ausruhen und dann wieder... Ja, weil das Problem ist, wenn wir uns hingelegt hätten zu schlafen, wären wir total durcheinander gekommen. Wenn wir nachts nicht geschlafen hätten, dann hätten wir einen Jetlag vom anderen Stern. Hm. Ja, naja, und dann... Am nächsten Tag geht halt's los. Also wir sind quasi an einem Donnerstag geflogen. Freitag sind wir angekommen. Ja, und am Samstag war dann unser erstes Event. Ja, genau. Das war in einem Nebenort, in Ichinomiya. Da war dann die Tanabata Cosplay Parade. Und das ist im Rahmen von so einer richtigen Feierwoche vom Prinzip her. Weil Ichinomiya ist sehr bekannt oder halt insgesamt, die haben sehr viele Klamottenfabriken, glaube ich. Also sie haben sehr viel mit Stoffen und sowas zu tun. Und deswegen fühlen die sich selber auch sehr verbunden eben mit Cosplay, weil das ja auch mit Stoffen zu tun hat. Und deswegen haben sie gesagt, ja, wir hätten gerne Cosplayer auf so einer Parade mit dabei. Genau. Und ja, so kam das mal. Und so sieht dann jeder Morgen im Prinzip aus. Wir sind dann, man muss sich schon so stylen, so 8 Uhr morgens, so 7:30 steht man auf, frühstücken. Und dann muss man sich erstmal stylen, weil dann ging man zum ersten Briefing. Ja, und dann sieht es halt so aus, man kriegt einen Plan für die nächsten 3 Tage. Und man weiß genau, dieser Plan wird irgendwie über ein paar Ecken wieder ein bisschen über den Haufen geworfen und verändert. Aber dann wird halt das erstmal erklärt, wie es so jetzt ablaufen wird, wo die Ansprechpartner sind. Man hat uns gesagt, wir bekamen quasi 50 Studenten. Und die haben uns begleitet und haben sich darum gekümmert, dass es uns gut geht. Also das heißt, gerade mit dieser Hitze und alles Mögliche, die haben uns halt unterstützt. Und es war echt super. 50 für alle Teilnehmer. Ja, 50 für alle Teilnehmer, genau. Also nicht ich alleine 50. Nein, es klang jetzt so, als ob 50 junge Männer um euch rumstanden. Palmen. Ja. Oh, Palmen. So, das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja. Und da wart ihr schon in Cosplay geschmissen oder seid ihr da erst mit Normalklamotten hingegangen, um euch zu besprechen? Ja, also wir haben uns erstmal da gestylt, ein paar hatten sich schon komplett angezogen, aber wir haben es wird meistens so einen kleinen Suitcase da gepackt. Mhm. Man richtet sich halt schon, schminkt sich und sowas, aber dann in den Koffer, man konnte sich dort nämlich umziehen. Ja. Und dann, ja, nach dem Briefing, dann um 9.45 Uhr geht's dann in den Bus, packen sie alle rein in den Bus, 2 Busse, zack, nach Ichimoya. Und dann konnte man sich da umziehen in so einen Raum. Und da hatte man 1,5 Stunden Zeit, um sich umzuziehen. Die Olga hat sich nur vergessen, dass 42 Cosplayer vielleicht doch mal einen Spiegel gebrauchen könnten. Mm. Beim nächsten Mal wussten sie es. Ja. Beim nächsten Mal war ein Spiegel da. Genau. Naja, und dann haben wir uns da halt umgezogen. Und dann wurden wir halt erstmal alle in eine Reihe gestellt, weil dann mussten wir raus. Und das war dann so ein bisschen, ja, es war ein bisschen crazy, weil wir wurden dann hochgebracht in ein Zelt und dann erschlägt dich erstmal diese Hitze. Mhm. Und von diesem Zelt kommt dann so eine nette Japanerin und sagt, ja, jetzt kommt ihr mit auf die Stage. So, okay, gut, jetzt geht ihr auf die Stage, dreht euch ein bisschen, macht kurz was und dann geht ihr wieder runter, wenn ihr dann das Zeichen bekommt. Ja, klar, kein Problem, machen wir. Haben wir voll drauf, klar, kein Ding. Und dann gehen wir da hoch. Und das ist total das seltsame Gefühl, weil Japaner sind sehr still in allem, was sie machen. Und dann ist man da oben und dann treten wir uns und wir so, können wir jetzt runter? Dürfen wir jetzt runter? Wir wissen es nicht. Und wir gucken immer diese Bühnenhelferin an, ob wir jetzt runtergehen. Und die grinst uns immer nur an und sagt, hey, alles okay. Und wir so, dürfen wir jetzt gehen? Es war echt seltsam. Okay, lost in translation. Ja, so ungefähr. Ja. Was für Kostüme hattet ihr da bei deinem ersten Event an? Da hatten wir jetzt die Shining-Kostüme an. Also die Sakuya beziehungsweise Urayuki-Hime. Eben aus Shining Blade und Shining Hearts. Ja, das sagt mir jetzt gerade das gar ist ein nicht. Videospiel. Das ist total Kato, Mano. Ja, ja, das ist süße Mädels. Das sollte es von Tony Taka das Design. Das ist ja mega süß. Okay. Das gab es damals das erste Spiel Shining. Wind und Tears. Das sind zumindest die bekanntesten. Das hat ja schon mit Shining Force angefangen. Oder so. Ja, genau. Der Anime war so grottenschlecht. Ja, aber die Spiele waren besser. Okay, ja. Das ist ja nicht der Anime. Ich habe das damals nämlich als Kind auf dem Mega Drive gespielt, deswegen kenne ich das. Okay. Als Kind. Ja. Also es ist verdammt lange her. Genau. Aber das sind wunderschöne Designs. Müssen wir gleich irgendwelche Fotos raussuchen und verlinken. Ich habe bloß ein Foto auf Twitter gesehen, da habe ich mich an deutsche Convention erinnert gefühlt, weil irgendwie eine Cola-Dose oder so im Hintergrund lag. Ich konnte es nicht genau identifizieren, aber es sah nach Müll aus, am Boden, nur ganz klein. Naja, und dann sind wir eben, wie gesagt, von dieser Bühne runtergekommen, wo wir endlich befreit worden sind, wo wir dachten, Gott sei Dank, man hat uns freigegeben. Wir waren nicht echt gefühlt 5 Stunden auf dieser komischen Bühne. Ja. Und dann wurden wir runtergebracht und dann haben wir uns da fast 1,5 Stunden aufgehalten und konnten uns mit anderen Teams unterhalten und mussten halt warten, bis die Parade draußen losging. Ja, aber dafür haben wir auch was zu essen gekriegt. Ja, also die Versorgung, muss ich sagen, war echt klasse. Ja. Wir haben permanent was zu essen bekommen, was zu trinken. Die haben sich echt super um einen gekümmert. Genau. Naja, und dann sind wir rausgegangen. Ja, genau. In die Hitze. Da sind wir in die Hitze und zwar sind wir aufgestellt worden nach Alphabet von den Teilnehmerländern. Das war sehr lustig. So, natürlich hattest du vorne eben die. Wo wir dann unter G laufen oder unter D? Wir sind unter G gelaufen, okay. Germany. Mhm. Yay. Ja. Wir sind nach Frankreich dran gewesen. Ja, die französischen Mädels waren so süß. Und es ist wirklich so. Also, wenn man auf die Parade geht, macht irgendwas Zuckersüßes. Die hatten Pretty Cure an, dieses neueste. Die kleinen Mädels sind so abgegangen auf die. Es war so süß. Genau. Ja, und dann läufst du halt da diese Parade. Es heißt immer Abstand lassen, aber nicht zu viel Abstand lassen, weil sonst zieht sich das ewig. Und dann, ja, immer lächeln und winken. Und dann hat es auch geheißen, ja, wenn du jemanden mit der Flagge von deinem Land siehst, dann wink dem zu, weil der freut sich dann. Und das stimmt. Ja. Das war total süß. Also war so ein kleines Kind, auch so ein Mädchen, mit einer Deutschlandflagge. Und dann haben wir gesagt, ja, deutsch ist das. Und dann guckt es. Oh, das ist echt süß gewesen. Mit so großen Augen. Japaner können verdammt große Augen machen. Warum stehen da Kinder rum mit einer Deutschlandflagge? Weil die WCSler Deutschlandflaggen und Länderflaggen alles Mögliche verteilt haben. Es war also echt hübsch und es sind da echt viele Menschen, also alle Altersklassen. Es gibt da auch wirklich ältere Menschen, so 60 plus aufwärts. Ja. Und die freuen sich und die sehen das gerne und die sind einfach glücklich. Das ist faszinierend. Das war super niedlich. Wenn du dann das erste Mal eben auch so, wenn du einfach mal so winkst und so und dann siehst du halt zufällig auch eben vielleicht so eine Oma oder sowas ins Gesicht, die dir gerade zuwinkt und dich halt auch anschaut und dann winkst du zurück und dann freut die sich richtig. Also so ein richtiges Strahlen auf dem Gesicht. Ja, also es macht einen Spaß. Oh, das ist toll. Die Parade war jetzt aber nicht nur Cosplay, oder? Doch. Doch. Ach so. Das war jetzt nur Cosplay. Genau. War das dann eine andere, die dann... Okay, nee, es gab keine andere Parade, die dann allgemeiner gehalten war, oder? Nein, also wir haben... Red Carpet meinst du jetzt wahrscheinlich. Da sind noch, also beim Red Carpet, beim Nishikidori, da sind noch andere Aufführungen auch. Genau. Aber da waren es wirklich nur Cosplayer und auch nur... nachher noch sozusagen. Okay. Genau. Nee, weil ich kannte das halt, also ich hatte in Japan mal so eine Parade gesehen, die halt auch etwa eine Stunde lang die Leute an dir vorbeigelaufen sind und es waren halt gut 500, 600, 700 Leute, die da an dir vorbeimarschiert sind. Nee, also das waren wirklich nur die WCSler. Genau. Und es war eigentlich auch, es war echt hübsch, weil es ging dann ziemlich lange, dann sind wir über so eine Stage rübergelaufen, dann wurde das Land genannt, dann ist man wieder runtergegangen und da sind auch überall auch die Studenten und geben dir, während du läufst, halt auch das Trinken, weil es ist echt heiß dort. Mhm. Und unsagbar viel Kamerateams sind ja da auch und Reporter und Fotografen. Und am Schluss von der Parade wirst du dann in den Bus wieder eingeladen quasi und wirst wieder zurück an den Anfang gefahren. Und da war das Faszinierende, wir sind dann mit dem Bus an der Ampel stehen geblieben, weiter weg von der Parade natürlich zurück und dann saßen da Leute draußen beim Kaffee auf dem Platz, schauten in den Bus rein, guckten, klatschten so den Partner so auf die Schulter und zeigten auf uns und auf einmal winkten die, die haben uns dann erkannt, dass wir die WCSler waren und wir alle im Bus so, und winken halt zurück und es war total eine hübsche Erfahrung, die freuen sich richtig. Ja. Ja, und dann wurden wir wieder zurückgebracht, dann durften wir uns umziehen. Nee, vorher hatten wir noch, das fand ich nämlich zu unglaublich lustig, weil bei der Parade waren, die Polizisten waren das oder Feuerwehrleute. Ja, stimmt. Die haben für die Sicherheit gesorgt, die haben das halt auch alles abgesperrt und das alles und die haben gesagt, wir wollen ein Foto mit euch allen. Ja. Wir wollen ein Foto mit euch allen und das fand ich super toll. Und dann standen wir da mit diesen ganzen, ich glaube, es waren Polizisten. Ja, es waren Polizisten. Mit den ganzen Polizisten da in einer riesigen Gruppe und ich meine, wir waren ja jetzt schon so nicht wenig Leute und danach mit den ganzen Polizisten auch noch, das war ein mega Berg an Menschen. Ja, und dann haben wir da noch Gruppenfotos gemacht. Ja. Ja. Und dann, ja, wird man wieder in den Bus quasi dann umziehen, kann man sich wieder in den Bus setzen und dann fahren wir wieder zurück und dann ist es halt auch schon wieder 18, 19 Uhr. Der Tag ist dann rum. Ja. Dann trifft man sich am Abend halt noch so zum Essen, aber dann geht man auch ziemlich schnell wieder ins Bett, weil der nächste Tag war dann quasi am Nagoya Airport. Die Stage wurde da gezogen. Fürs Finale. Also die Startreihenfolge fürs Finale wurde gezogen. Genau. Okay. Die wird ausgelost. Genau, das läuft ja immer per Losverfahren und das wird eigentlich immer am Flughafen gemacht. Genau. Und es ist dann eigentlich auch sehr faszinierend, es ist dann gleich im Prinzip, 9.45 Uhr geht man so ein bisschen teilgestylt da runter mit seinem Kofferle in den Bus zum Flughafen und dann denken wir alle, da waren wir doch erst kürzlich. Macht man das, weil die irgendwie das mitsponsoren oder warum? Nee, das ist halt einfach ein zentraler Ort dort und es ist faszinierend, die wissen, dass wir kommen, der komplette Flughafen war voller Cosplayer. Ist total krass. Also auch von den Lokalen, oder? Ja, ja, da waren so viele japanische Cosplayer von Nagoya und auch ein bisschen von weiter weg, die dann wirklich für das Event Urlaub nehmen und sich dort da sich aufzuhalten so lang. Und dann sind wir da auch wieder in den Raum gekommen und durften uns dann wieder umziehen und haben auch da wieder was zu essen bekommen. Und ja, dann haben wir Candlelight-Dinner gemacht. Wir hatten da eigentlich da Romeo und Julia an, unsere Kostüme. Und dann hatten wir da Burger bekommen und Cola. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir ein ganz romantisches Foto. Ja, hatten wir Candlelight-Dinner. Bea, du warst dann Romeo, oder? Ja. Okay. Nein, ich bin Romeo, ich bin auch so männlich. Ja, weil ich ja voll der Mann bin. Halt. Ich kratze mich gleich. Ist ja nicht so, dass du immer mein Romeo bist. Ja. ja. Aber, also da waren dann Cosplayer, die einfach da hingegangen sind, um das Event anzugucken. Ja, genau. Tatsächlich. Also ich kenne das ja so aus Geschichten eher, dass die sehr strikt immer sozusagen auf der Comic-Con zum Beispiel ja in ihrem abgesperrten Bereich da landen. Und da laufen die überall rum. Die waren überall. Also die sind natürlich in der Nähe von wo die Stage war. War ja öffentlich. Also sind sie geblieben und draußen auf dem Skydeck und so. Aber die sind da alle munter fröhlich rumgelaufen. Und da waren auch so kleine Stände vom WCS direkt zur Information holen und alles. Und die wussten ja dann auch, was für Kostüme wir machen. Also die einzelnen Länder und sind dementsprechend dann auch, machen sie fast die gleichen Charakter als Ehrdarbietung. Also es ist echt faszinierend, es ist süß. Und die freuen sich dann auch und dann muss man halt auch diese Cosplay-Cards dabei haben. Die tauscht man natürlich da auch aus. Das sind Cosplay-Cards sind sowas wie Visitenkarten. Nur halt eben für Cosplayer. Genau. Das ist ein ganz neuer Trend. So neu ja, ist der gar ist nicht. In Japan halt schon sehr lang. Gut, dann ist der Trend hier neu, weil ich inzwischen halt sehr viele kenne, die das machen. Dann nimmst du halt einfach hübsche Fotos von dir. Es sind Visitenkarten und da sind deine Bilder drauf. Okay, ich kann mir jetzt schon was drunter vorstellen und ich glaube, ich habe das sogar vor anderthalb Jahren auch schon mal gehört, dass es sowas gibt. Hab mir aber das nie so genau wirklich eingeordnet. Das schwappt jetzt im Prinzip jetzt auch zu uns rüber. Es hat natürlich auch hier Ursprung in Japan gefunden und schwappt jetzt auch zu uns. In Deutschland tust du natürlich den Animex-Nick da drauf. Ja. Ne? In Japan ist dann halt die Facebook-Seite. So also sowas wie halt dann Kakaokarten. Nur halt mit das Kakao-Prinzip habe ich noch nie kapiert. Vergleich's nicht mit dem. Ja, die sind aber kleiner, also die sind in der Regel so. Also das sind jetzt 5x5 Zentimeter, was du gezeigt hast. Na, so länglich. Nee, nicht. Es, okay, es sind die denn. Es gibt verschiedene. Es gibt nicht nur die länglichen. Weil ich länglich. Jetzt okay. Also wir zeigen hier gerade wild mit den Fingern rum, Leute. Ja, entweder wie normale Visitenkarten natürlich. Jeder weiß, welches Format. Mhm. Oder ich kenne auch so schmalere, diese Visitenkarten nur halb so schmal. Aber die Visitenkarten sind eigentlich nur noch gang und gäbe. Ja, genau. Und die hatten wir natürlich uns auch organisiert. Und die freuen sich dann auch immer, wenn man es tauscht. Und die sammeln das auch. Das ist dann wie... Also in unserem Alter gab es Sticker-Album. Die haben jetzt Cosplay-Alben. Ja, ansonsten sammeln Leute halt Magic-Karten. Ja, genau, sowas. Oder eben so Sammelkarten. Und es ist eigentlich ein ganz, das finde ich eine hübsche Tradition. Und die haben wir jetzt eigentlich auch mit hier mit nach Deutschland genommen. Du machst es schon länger. Ich habe meine nie bestellt. Jetzt ist meine endlich auch mal im Drucken. Ja, es wird mal Zeit. Ich bin immer so faul, was es angeht. Ja, ich habe aber auch erst ein Jahr vorher angefangen. Also. Ja, also es ist eine ganz hübsche Tradition. Mhm. Das ist aber halt auch einfach eine gute Sache, um Leute wiederzufinden. Genau. Du hast ja gleich ein Bild und weißt, wer das ist. Die Fotografen machen das schon länger. Genau. Die Fotografen in Deutschland machen das schon länger, weil es hat Sinn. Ich habe dich fotografiert, hier bin ich. Gut, gefunden. Also es hat echt so, finde ich praktisch. Ja. Naja, und danach haben wir uns dann für die Stage gerichtet. Ja, dann hieß es dann, okay, gut, in den Gruppen geht man raus, um eben dann auf der Bühne erst die Stage zu ziehen, also das Finale ist ja in mehrere Gruppen vom Prinzip her aufgeteilt. Dieses Jahr waren es jetzt 3 Stages vom Prinzip her, eben so 3 Blöcke. Im Jahr davor waren es, glaube ich, 4, weiß ich jetzt aber nicht genau, ist auch egal. Und zwischen den einzelnen Blöcken ist halt immer noch irgendwas, entweder es wird irgendwas gelabert oder es ist ein Konzert oder die anwesenden Ehemaligen kommen auf die Bühne oder so, irgendwie sowas in der Art ist immer. Ja. Genau, und dann sind wir hochgegangen, haben wir die Stage gezogen. Es hieß immer, man soll eine hintere Stage, mein Gott, das kann man ja nicht irgendwie hier beeinflussen. Wir haben dann ein Bällchen gezogen und haben dann Stage 1 gezogen. Mhm. Und dann, Dani war nicht so glücklich darüber. Nein, nein. Ja, es hieß irgendwie, ist eine Tradition oder manche nannten es Fluch, dass wir Stage 1 waren immer. Wir haben es halt fortgeführt. Wäre ja auch langweilig gewesen. Genau, wir sind traditionsbewusst. Das heißt, ihr wart relativ früh dran, oder was bedeutet Stage 1? Genau, Stage 1 bedeutet halt einfach der erste Block. Genau. Und vor dem ersten Zwischenevent. Ja, dann gehen wir halt runter, dann kamen die anderen, um die Stages zu ziehen. Und dann geht man wieder hoch, um dann in seiner Stage dann die einzelnen Reihenfolgen zu ziehen. Die eigentliche Startnummer. Genau, da haben wir dann Startnummer 6 gezogen. Mhm. Dann geht man wieder runter von der Bühne. Dann kommen die anderen wieder hoch. Dann muss man warten, dann kriegt man seine Flagge und seine Startnummer. Dann geht man wieder auf die Bühne, um in der Reihenfolge, wie man auftritt, dann dazustehen. Dazwischen war dann mal eine kleine Idol-Band-Gruppe, so kleine Mädels, die eigentlich gar nicht mal so jung waren, aber auf jung getrimmt waren. Ja, das war die Idol-Band, die für die Serie Milky Homes, was ja auf die TVIG läuft, das Opening singt oder auch mehr singt, keine Ahnung, auf jeden Fall mindestens das Opening. Und die hatten da halt noch so einen Auftritt. Genau, und dann sind wir Gott sei Dank in der ersten Gruppe gewesen, weil danach geht man dann wieder runter von der Bühne und geht dann hoch auf Skydeck, um Fotos zu machen. Das sind dann 2 Gruppen, weil wir sind ja 40 Leute, also 20 Länder, das ist dann 10-10. Ja, jetzt ist es mittlerweile 15 Uhr und 15 Uhr und das Skydeck besagt ja schon alles, es war eine Hitze da. Die ganze Zeit hat diese Sonne auf dieses wunderschöne Skydeck gestrahlt und wir sind da rausgegangen und es war eine Hitze. Mhm. Es war so warm und wir dachten dann so, angenehm. Und dann standen wir da. Wenigstens frieren wir nicht. Ja, wenigstens frieren wir nicht. Es ist ja nicht so, als hätten wir wenig Stoff gehabt. Und dann Dani die ganze Zeit neben mir, klar, da wo wir jetzt stehen, wir standen nicht so in der Reihe, da wo wir jetzt stehen, da ist es dreckig. Schau mal, überall ist das schwarz auf dem Ding. Ich so, komm doch ein bisschen rüber. Schau mal, da ist es schon wieder dreckig. Guckt so runter. Meine Schuhsohlen sind angesenkt. Ja, mir sind auf dem Skydeck, auf den Holzplanken vom Skydeck sind mir die Schuhsohlen angeschmolzen. Okay. Ja. Also es war ich, die schwarzen Flecken hinterlassen hat. Ja, jetzt haben wir uns verewigt auf diesen Skydecken. Okay, ja. Und das wurden Fotos von diesen offiziellen TV-Sendern gemacht oder auch frei für alle, die da waren? Für alle. Für alle, die da waren. Und es waren echt viele. Es war eine Riesentraube von Fotografen, von Menschen, von Hitze, von allem. Und dann standen wir da so ungefähr ja, Viertelstunde, 20 Minuten, ja. Dann noch ein Gruppenbild und dann durften wir runter und die anderen sind drauf. Und dann durfte man sich erstmal ausziehen. Und es war richtig toll. Ich hatte ja meinen Romeo selber gefärbt, tiefblau, und ich ziehe den Mantel aus und meine ganzen Arme und den Arm überall, ich war dunkelblau. Und ich gucke so, nein, oh mein Gott, kommt so Japan vorbei. Hey, Germany, you are blue. Ja, danke. Wenigstens kannten sie Schlümpfe nicht, oder? Ja, ohne Witz. Das wäre schlimmer gewesen. Ich glaube, irgendeiner hat den Kommentar gelassen. Echt? Aber ich weiß es nicht. Verdammt. Ja. So, ich hätte jetzt wahrscheinlich eher auf Oh, ein Avatar-Cosplayer. Nein. Das wäre aber auch nicht schlecht. Ich war total blau. Aber ich habe dann wenigstens dann von den Japanern dann so frische Tücher bekommen. Ja. Dass ich mich von der Bläue etwas entfernen konnte. Naja, und dann mussten wir noch ein bisschen warten, weil wir hatten dann die Welcome-Party. Genau, die Welcome-Party. Die war auch im Flughafen. Das war auch so ein bisschen, ja, sehr praktisch in Anführungszeichen, auch wenn es nicht geplant war, weil das Team Mexiko war bis dahin immer noch nicht angekommen. Mhm. Die haben einen Flug leider verpasst und sind dann fast 24 Stunden irgendwo in Amerika festgehangen. Mhm. Ja, und dann kamen wir dann in so einen riesigen Raum rein, ganz viele Tische, überall waren an den Tischen verschiedene Flaggen und dann mussten wir Teilnehmer erstmal alle auf die Bühne uns vorstellen und so. Ja, wir wurden dann quasi, und also immer zwei Länder haben dann so einen Tisch bekommen und die haben dann fünf dieser Studenten zugeordnet bekommen. Das heißt, wir hatten dann immer zwei Länder, hatte so fünf Studenten, die sich speziell um sie kümmerten. Das heißt, die haben einen betreut und geholfen und abgeholt zu Terminen und sowas. Und dann hat man sich kennenlernen können und die waren echt super lieb. Ja, alle. Jetzt mal kurze Nachfrage, sind das jetzt irgendwie bis bestimmte Fachrichtungen oder sind es irgendwas besondere Studenten oder sind es einfach Studenten, die das so hobbymäßig ja, haben? Ja, man glaubt es kaum. In Japan, in Nagoya, gibt es eine Fachrichtung, ein Studienfach Cosplay. Ja, zwar als Nebenfach, aber man kann zu Cosplay. Zu welchem Hauptfach? Das weiß keinen ich nicht. Blassen Schimmer. Ich glaube, für alles Mögliche, das ist, glaube ich, so ein, wenn du willst, kannst du studieren, musst du aber nicht. Ja, so, was da auch so gelernt wird, keinen blassen Schimmer. Okay. Aber es gibt's. Ja. Nur das Problem ist, diese Studenten super lieb, können alle kein Stück Englisch. Ja. Ist ja ein bisschen schwierig. Aber mit Händen und Füßen, man kriegt alles hin. Ja, und jedem Land bringt man ja dann Geschenke mit. Ja, und dann ist das so ein Rumgewusel, hin und her gerinne. Wen haben wir jetzt? Wen haben wir noch nicht? Ja. Dann steht man plötzlich vor irgendeinem Land, denkt sich, haben wir euch noch nicht? Die denken sich genau das Gleiche. Dann hält man einfach hoch, was man dabei hat. Und wenn man es kennt, dann sagt man, hatten wir schon. Ja. Also sprich, ihr hattet dann Mitbringsel von Deutschland von Bayern in dem Fall. Dann. Ja, wir haben Deutschland genommen, wir sind Bayern, ja, aber wir sind vor allem halt Deutschland. Ja gut, ich erinnere mich bloß an eure Vorstellung in der Sendung, da war es eigentlich eher Bayern als Deutschland. Ja, da war es ein bisschen bayerisch. Ja, wir mussten uns ja was speziell für uns überlegen. Genau. Nee, und da haben wir dann, wir hatten 3,5 Kilo Süßigkeiten dabei, in kleinen Säckchen. Ja. Das heißt, verschiedene Haribo-Sachen, wir hatten Krause-Packs dabei, wir hatten Mau und Arm und sowas, also alles so Süßigkeiten. Und dann schön verpackt und es war echt hübsch, weil man hat so Spezialitäten sehr viel von anderen Ländern bekommen und es war hübsch, es war echt toll. Was hattet ihr da so, was hatten die anderen dann so? Oh, die Kekse von Australien waren ja, so geil. Ja, Australien hat selber Kekse gebacken. Gegen die war ich übrigens allergisch. Ach nee, ne? Doch. Okay, und die hatten aber eben für den Fall, dass jemand gegen irgendwas allergisch ist. Ich hab's doch nicht gelesen. Ja, das dachte ich mir. Haben die so Zettel mit den Zutaten rein. Ah, okay. Das fand ich super süß. Dann Holland hat die Strohwaffels wieder mitgebracht. Italien hatte ganz leckere Tomatensoße mit Nudeln. Dann, die hast du immer noch. Ja, die kochen wir noch zusammen. Ja, die müssen wir noch kochen, da müssen wir ein Foto machen. Ja, genau, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Genau. Und um jetzt mal in Klischees zu sprechen, bei den Thailändern war es bestimmt irgendwas, was sauscharf war, oder? Nee, also Essen war nicht immer. Ich muss sagen, das eine der schönsten Geschenke war wirklich China. Ja. Die haben so wunderschön bestickte Seidentücher gebracht und sowas. Also es ist echt, die hatten wunderschöne Geschenke. Ja. Da dachten wir so, toll, Deutschland ist so flach, verdammt. Ja, und natürlich ganz, ja, klischeehaft, Frankreich mit einem kleinen Anhänger vom Eiffelturm. Ja. Also es war echt schöne Ideen. Ja. Sowas gefällt mir. Und jeder hat es für den Tokyo Tower gehalten, oder wie? Nein. Okay. Also so weltfremd sind wir noch nicht. Nein. Das hat jeder schon als Eiffelturm identifiziert. Ja. Hättet ihr auch Backwaren mitbringen können. Jetzt das Problem, wir wollten kleine Lebkuchenherzen mitbringen, aber das verträgt... Lebkuchenherzen. Ja, aber das Problem ist... Laktose, oder? Nein, das verträgt das Wetter nicht. Das Wetter spielt da nicht mit. Ach so, die wären überhaupt nicht verträglich in den nächsten 24 Stunden gewesen. Ja. Das war das Problem. Deswegen mussten wir uns auf etwas einigen, das halt ein bisschen verträglicher für die Temperatur ist auch. Mhm. Und wir haben gelernt, wieso auch immer, vielleicht könnt ihr es uns sagen, weil wir haben eine Freundin, wo Björn übernachtet hat, Backwaren, also so Backmischungen mitgebracht vom Brot. Scheinbar darf man keinen Sauerteig in Japan einführen, wer weiß nicht wieso. Ja. Wir hatten Glück. Also es hat sie halt erzählt, dass Sauerteig in Japan vom Prinzip her eigentlich verboten ist. Ja, wir wissen nicht wieso. Ich habe sogar meinen japanischen Freund gefragt. Er weiß nicht mehr, was Sauerteig ist. Überraschung. Es gibt ihn in Japan nicht. Irgendwelche Hygienevorschriften oder kein blassen Schimmer. Klassisches Sauerteig ist ja... Vielleicht kann uns jemand hier auf Animax helfen. Wir haben versucht zu googeln, wir wissen es nicht. Wieso ist Sauerteig in Japan verboten oder nicht erlaubt? Oder am Zoll wird es einem weggenommen. Wir hatten 6 Kilo dabei, wir hatten echt Schwein. Ja, nee, 6 Kilo insgesamt, aber nicht nur Sauerteig. Ja, 6, ja. 6 ja. Kilo Backmischung haben wir mitgebracht. Okay. Naja, auf jeden Fall, dann war die Ihr Feier. Ihr hättet ja auch eine halbe Bier für jeden mitnehmen können. Das hätte noch ja, irgendwas. Aber wir haben nur 2x 23 Kilo jeweils. Verflucht. Hindernisse. Und dann heißt es, wir füllen das andere Team ab hier. Ja, eben. Ja nichts. Das kann man ja zu Abend zusammen trinken. Das haben wir auch so gemacht. Eben, ja. Das gute deutsche Bier. Wir hatten dann etwas, wir hatten mal dann Bärwurz mitgebracht. Das ist dann gleich ein bisschen höherprozentiger. Da lohnt sich's dann auch. Ich habe jetzt, ja natürlich, Starkbier ist auch was. Okay, und ihr habt Geschenke ausgetauscht und dann? Ja. Ja, dann hieß es so und jetzt verstecken wir uns alle, weil jetzt kommt Mexiko und eine von den beiden hat Geburtstag und wir überraschen die jetzt. Ja, voll Überraschung. Ja, super. Ja, Überraschung, wir gehen in den großen Saal, wer ist da? Haha, wir natürlich. Aber es war witzig und sie hat sich total gefreut. Und es war halt schön, wir waren dann endlich komplett, weil sie hatte einfach schon ein komplettes Event, 2 komplette Events. Ja. Sie haben auch das am Flughafen einfach nicht mitmachen können. Ja, die haben halt die Startnummer gekriegt, die am Ende übrig blieb. Ja, aber waren keine schlechte. Nö, ja, mei. Nö, war eine gute. Ja. Das ist, glaube ich, das wenig... Also das am wenigsten Schlimme ist, wenn du mal... Endlich angekommen bist. Ja, ja. Ich glaube, das ist schon echt fies. Da freust du dich über jedes. Ja, und dann einfach nur über Dasein, ne? Ja. Der Tag war dann eigentlich ziemlich schnell zu Ende, weil es war dann halt 11 Uhr nachts. Da sollten wir auch irgendwann mal wieder ins Bett. Ja, und vom Flughafen brauchst du halt auch erstmal noch mal eine Stunde zurück nach Nagoya selber. Dann fing die neue Woche auch schon an. Was war denn am Montag so los? Am Montag hatten wir dann unser Judging. Ja, da war dann... Entschuldigung, was? Das Judging, Bewertung. Okay. Da ist dann das Ganze Offizielle gemacht worden. Das heißt, die Requisiten sind gemessen und gewogen worden. Man hatte seine Besprechung mit der Technik, eben mit Licht und so weiter und so fort. Und dann halt eben die Kostümbewertung. Ja. Und dann am Schluss dann nochmal Fotos gemacht worden. Ja, Kostümbewertung ist dann das, was dann auch in die Wertung mit einem... Genau. Oder ja, also das Ganze klingt jetzt ziemlich kurz, war es aber nicht. Es hat im Prinzip bei uns angefangen um 9 Uhr morgens und hat geendet für uns alleine, Team Deutschland, 16 Uhr. Ja. Und ein paar andere waren wirklich bis 22 Uhr oder 21.30 Uhr. Also sie waren auf jeden Fall sehr lange noch beschäftigt. Genau, aber haben wir halt erst auch um 1 angefangen. Okay, aber das heißt, es lief jetzt nicht so erst das eine Team, dann das nächste sondern das waren dann auch 20 verschiedene Teams, die dann euch parallel dann das Ganze abgenommen haben, oder? Nee, 20 Teams nicht, sondern es waren verschiedene Stationen, die man besuchen musste. Ach so, okay. Das heißt, man ist zuerst runtergegangen, hat dann die Requisiten aufgebaut und das war ja dann schon mal ziemlich witzig, weil man muss ja dann... Es gibt bestimmte Angaben an Mengen vom Gewicht her und von der Größe, was man im Prinzip da auf diese Bühne schleppen darf. Und diese Angaben musste man schon davor, wie wir ja schon mal erklärt haben, in diese Excel-Tabelle alles eingefügt werden. Und dass wir auch nicht gelogen haben, so nach Motto, als hätten wir uns da 5 Meter verschätzt oder sowas, müssen wir es denen dort beweisen, dass es nicht mehr oder nicht weniger wurde. Ja. Also kamen wir da runter mit unserer kleinen Tüte, hat ja alles da in den Koffer reingepasst, also haben wir alles in die Tüte runtergebracht, Flügel, Waffen, Leinwand, Hocker. Und haben wir es denen da gegeben. Und dann haben wir uns gesagt, wollt ihr es nicht wiegen? Nein, nein. Please build. Ja. So, okay. Mussten wir es erstmal aufbauen. Also haben wir uns hingesetzt, haben den ganzen Kram erstmal aufgebaut und zusammengeschraubt und so. Und genau. Und dann, wir waren froh, dass wir uns noch dran erinnern konnten, wie das funktioniert hat. Das waren mehrere Teile. Und die sahen alle gleich aus. Dann haben wir das aufgebaut. Und dann haben sie angefangen zu messen, haben festgestellt, dass wir wirklich 2 auf 2 Meter haben. Naja, und vorausgesetzt, wir schrauben die Winkel ab. Genau. Wir hatten, ja, Björn hat sich gedacht, wir sind ganz schlau zur Stabilität, wir tun noch Winkel nach außen bringen. Und ich sag mal so, ach, lass mich mit deinen Winkeln in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Und dann kam, hat er gesagt, doch, das brauchen wir. Ich so, ja, mach doch. Und naja, dann kam die Japanerin, das ist zu breit. Also die Winkel müssen weg. Ja, also haben wir die Winkel wieder abgeschraubt. 10 Zentimeter zu breit. Ja, ja. Okay. Genau, 5 auf 5 Zentimeter rechts und links, die waren zu breit, sonst wären wir disqualifiziert worden. Also haben wir die Winkel abgebaut. Oder hätten zumindest die Leinwand nicht mitnehmen dürfen. Genau, da hätten wir die, ja, das nicht mitbringen können. Also haben wir die dann abgeschraubt und dann waren sie okay. Und dann haben sie angefangen, alles auch zu wiegen. Und so. Aufgebaut, wie es war. Genau. Jetzt hatten wir eine 2 auf 2 Meter Wand, also jeder hat sie wahrscheinlich gesehen, der sich das angeschaut hat. Die hatten eine Personenwaage. Jetzt versuchen sie diese 2 auf 2 Meter Wand auf diese Personenwaage zu stellen. Und ich stand nur da und dachte mir, Leute, ich kann es euch wieder auseinanderbauen. Und ich sag schon zu Dani, nimm hier, komm, wir bauen es auseinander. Und die alle, nein, nein, das kriegen wir hin. Und dann haben sie zu dritt da versucht, es hochzuheben und die Wand hat sich immer mehr biegt und gemacht und getan. Und wir dachten, oh mein Gott, die haben niemals das richtige Ergebnis bekommen. Niemals. Nein, nie im Leben. Die Stützwinkel waren ja auch abgebaut. Ja, kein Wunder, dass sich das so gebogen hat. Ganz ehrlich, hätten wir diese Winkel später wieder rangeschraubt, es wäre keinem aufgefallen. Unsere Wand hat danach sowieso was fast 50. Ach, das wurde anschließend nicht irgendwie so versiegelt, Luft. Nein. Nein. So. Okay, nein, nein, nein. Wir mussten es ja dann wieder abbauen, weil es musste ja aus der Halle da weg. Genau, dann hätten sie es ja auch wieder mal wiegen können. Nein, wäre ja zu einfach gewesen. Ja, wir haben wirklich alles gewogen, auch unseren Hocker. Ja. Und dass sie das Tuch dazu nicht noch gewogen haben. Genau. Und dann war ich irgendwann echt so angenervt, weil die sich so echt einen abgebrochen haben mit dieser Wand und ich denen 5-mal gesagt habe, ich kann es auch abbauen. Dass ich dann da stand und wir hatten so einen kleinen Schmetterling, den wir symbolisch natürlich, weil Yuki kämpft ja mit der Macht des Schmetterlings, voll kräftig, ey. Ja. hatte ich so einen kleinen Blutschmetterling ihr auf der Bühne übergeben. Naja, und dann war ich so stinksauer und dann guckte ich diese Japanerin an und sagte so, you've forgotten something. What? Und dann gebe ich ihr diesen kleinen Schmetterling und sage, ja, wieg es. Und sie guckt mich an und so, ist das ein Witz? Ich so, nein, das ist ein Prop, das ist wichtig, das muss auf die Bühne. Und dann hat sie diesen Schmetterling tatsächlich auf diese Waage gelegt und guckt mich an, nothing. Weil halt einfach es 0 Gramm gewogen hat. Ja. Aber ich wollte regelkonform bleiben. Eben. Haben und die eigentlich überhaupt unsere Spieluhr? Ja, ja, die hatten sie auch. Die hatten sie? Haben sie gewogen? Die haben dann auch gefragt, wo die dritte Batterie, die ja ausgebaut war, wäre, weil das ist ja Gewichtverlust dann. Ja, ich war echt angenervt. Ich habe sie gefragt, so, denkt euch einfach euren Teil dabei. Es ist eine AAA-Batterie, die fehlt. Und was war da jetzt das Entscheidende dran, dass die Angaben, was? Liebe Animex-Benutzer, wenn ihr glaubt, dass die Cosplay-Regeln bei uns auf animex.de besonders streng sind, nein, ja. Das ist nur Vorbereitung. Ja, genau. Auf den Härtefall, ja. Also ich muss sagen, nie wieder beschweren. Die sind da schon wirklich sehr, sehr, Indonesien hatte Probleme. Ja, Indonesien hatte Probleme. Die hatten echt schöne Sache. In den Regeln, also in den offiziellen Regeln, es gibt tatsächlich welche, die kann man sogar nachlesen. Das sind verdammt viele Seiten. Ja, das ist verdammt viel. Also in den offiziellen Regeln steht drin, es darf nirgends auf den Props oder auf den Kostümen irgendwelche offiziellen Logos oder Zeichnungen oder sowas drauf sein. Und die hatten halt mal so ein typisches Kingdom Hearts Glasfenster gebaut. Mhm. Zwar natürlich nicht aus Glas. Die mussten das überkleben. Ja, das war eine wunderschöne Arbeit und die mussten das tatsächlich mit silberner Folie, haben die es dann überklebt, komplett überkleben. Die saßen dann 2 Nächte im Gang, jede Nacht und haben das überklebt. Das tat einem in den Herzen weh. Ja. Haben die da irgendwie ein etwas andere Sache mit diesen Logos als bei uns? Weil ja, ich meine, es fällt mir halt. Die müssen ansonsten halt auch die Rechte wieder kaufen. Ja, mir fällt es halt auch bloß bei den ganzen Animes ja auf. Da ist es ja auch so, dass feinsäuberlich eigentlich jede Markenerwähnung immer ganz krass dann irgendwie geändert wird. Also immer dieses W statt McDonald's oder so, wo man halt ansonsten bei uns sagen würde, mein Gott, ist halt Alltag. Nee, also die haben da wirklich, das ist dann eine rechte Geschichte. Das heißt, wenn du wirklich in den Animes, wie du gerade gesagt hast, dann das Originallogo ist wie Code Geass da das Pizza Hut ist ja wirklich dann offiziell, gesponsert worden. Ja, und dass genau solche Sponsoring dann auffallen, ist es dann rechtlich auch nicht erlaubt. Das ist dann wirklich wie McDonald's, dass da dann ein richtiges McDonald's-Zeichen ist. Auch Mercedes hat dann grundsätzlich immer einen umgedrehten Stern. Ja. So, und was war da jetzt entscheidend, dass das jetzt genau den Angaben entsprochen hat, was in eurer Liste drin stand, oder dass das halt den Regeln entsprochen hat? Dass es den Regeln entsprochen hat. Genau. Ach, darum ging's. Wenn es knapp geworden wäre, hätten wir unsere Kostüme noch runterbringen müssen und die auch noch wiegen. Ja. Ach, ihr durftet nur ein Gesamtgewicht von 30. Also insgesamt, 40 Kilo. 40. Also sämtliche Props, sämtliche Kostüme, eben fürs Finale selber. Wenn das alles zusammen mehr als 40 Kilo wiegt, dann, darfst du irgendwas nicht mitnehmen. Das bezieht sich aber nur auf Requisiten, nicht auf Kostüme. Doch auch Kostüme. Ja, und aber wir haben die Riesenmecher das dann gemacht. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das unter 40 Kilo gewogen hat. Doch, ich glaube schon. Doch. Die waren leicht. Sonst recht wenig. Und das sind ja dann bloß zwei, sind ja immer noch 20 Kilo pro Person. Die hatten ja nichts anderes auf der Bühne. Unter anderem auch deswegen. Ja. Okay. Wenn sie hatten natürlich noch ihre Waffen, aber diese Mecha-Rüstung vom Prinzip her, der war super leicht. Dadurch, das war ja fast komplett innen aus Schaumstoff. Das geht ja nichts. Das ist ja mit Fiberglas außen verkleidet worden. Saugeile Arbeit, wirklich. Mhm. Mega geil. Die haben aber auch 4 Jahre dran gearbeitet. Ja. Okay. Also klar, viele sagen jetzt, typisch Mecha-Auftritt, klar, dass sie gewinnen. Ich muss sagen, ich habe es aus der Nähe gesehen dürfen. Es ist gigantisch. Es ist so eine Verarbeitung in dieser Größenordnung mit so viel Beweglichkeit, habe ich noch nie gesehen. Ja. Gigantisch. Und die 4 Jahre, das hat sich gelohnt. Ja, die haben da wirklich, also du hast es einfach dann auch gesehen, dass die so lange dran gearbeitet haben, weil das war fein säuberlich, alles abgeschliffen, alles wie ein Guss angemalt und alles. Also das war super. Und dann auch die ganze Technik, die sie auch noch mit reingebaut haben. Mhm. Und allein die Tatsache, dass der eine halt in der Mitte vom Körper sein Gesicht mit rausgestreckt hat und darüber geredet hat, ist allein das fand ich unglaublich lustig. Also das hat sich echt rentiert und deswegen, also die kam auch da natürlich in diese... Das waren aber männliche Teilnehmer. Es waren 2 männliche, ja. Ja. Die waren älter als wir. Eben. Sehr gut. Es waren viele Ältere da. Team Japan war auch so Mitte, Ende 30. Ja. Auch Amerika war ungefähr Anfang 30. Die waren auch Anfang 30. Ja. Zumindest eine von beiden, die andere ist ein bisschen jünger gewesen. Aber es waren viele ältere Cosplayer da. Es war eine schöne Mischung. Genau. Naja, und dann hatten wir nachdem wir es dann aufbauen durften und dich wieder abbauen durften. Und dann sind wir in die Technikbesprechung gegangen. Da ist sie fast geplatzt. Ja, es ist recht schwierig. Ja, wir hatten da natürlich eine Übersetzerin dabei, die war aushilfsmäßig vom Prinzip her da. Die war, glaube ich, nur den einen Tag. Ich habe sie danach nicht mehr gesehen. Die wusste irgendwie, ich glaube, die hat nicht so ganz verstanden, was wir jetzt eigentlich wollten. Dadurch konnte sie es auch nicht entsprechend weitergeben und das war dann ein ziemliches Durcheinander. Das Problem ist, dass sie halt einfach keine Technikerin war. Ja. Und wenn man halt dann einfach von 80%ig weißem Licht plus Zumischung von rotem Licht möchte, hat sie das dann falsch übersetzt. Also ich habe immer verstanden, dass sie so ein bisschen es andersartig artikuliert hat und ich dachte mir immer so, es kann doch nicht so stimmen. Und dann haben die irgendwas selber angefangen zu mischen. Und daraus kam dann, wenn man ihnen sagt, bitte macht's einfach nicht zu hell, ein bisschen dunkler, dass es düsterer aussieht, aber schon, dass man uns halt sieht, machen die deep, deep dark daraus. Ja. Ja, die haben irgendwie die Lichter nicht eingeschaltet. Also ich wurde auf der Bühne wahnsinnig. Also wirklich sehr liebe Menschen, haben sich auch super Mühe gegeben. Mhm. Aber man muss denen sehr, sehr klare Anweisungen geben. Ja. Also und die Übersetzerin hatte es auch schwer. Also, es waren andere Teams, die hatten genau die gleichen Probleme. Sie hatten auch komplett Lichter, die sie nicht wollten. Einem war es zu hell, dem anderen hatte er irgendwie dann auch Rotlicht, obwohl er es gar nicht haben wollte. Aber dann bespricht man ja nicht nur das Licht, sondern natürlich auch die Tonspur nochmal. Ob dann die gesprochenen Texte, wir hatten ja Japanisch gesprochen, dann mit der englischen Übersetzung, die wir nachgereicht haben, dann auch übereinstimmt mit den Minutentakten. Das heißt, man musste genau die Minutentakte und die Sekundentakte angeben, welche englische Übersetzung in dem Moment bei das Japanische gesagt wurde. Wieso sie es wollten, das wissen wir bis heute nicht. Sie haben es nicht genutzt, es hieß, es sollte eine Übersetzung. Bei den offiziellen Videos gab es ja keine Übersetzung, so wie ich es gesehen hatte. Eben. Ja, eigentlich sollte zumindest auf der Leinwand sollte eigentlich ein Untertitel sein oder genau. Zumindest in dem Livestream von Nico Nico. Deswegen haben wir es auf Englisch alle einreichen also müssen. Also in dem Livestream war gar nichts. Ich habe ja geguckt, egal, da kommen wir nachher noch dazu, aber da war nichts. Da war nicht mal angeschrieben, welches Land gerade auf der Bühne ist. Und nachdem um mich rum sehr viel Lärm war, war das sehr irritierend, weil man den Japanern immer ständig zugehört hat. Wann sagen sie jetzt ein Wort, das du kennst? Indonesien. Ja, Indonesien, super, habe ich gehört. Oh, Germany, habe ich gehört, cool. Aber ansonsten hattest du da keinen Hinweis drauf. Das war ein bisschen blöd gemacht. Also da wäre zumindest, man versteht, okay, wenn es eh alles japanisch ist, gut, aber zumindest die Einblendung vom Land wäre echt schön gewesen. Ja, also sie wollten ja von uns allen die Übersetzung. Naja, haben sie da nicht genutzt. Und dann geht's darum, wo man in welcher Position, zu welcher Minute, zu welcher Sekunde auf der Bühne ist. Weil wir haben ja, ist ja eine Fernsehshow, mehrere Kamerateams drauf gehabt, mit einer richtigen geilen Flugkamera auch. Also es war richtig geil. Also die hatten da wirklich auch dann für zwei Kameras, also so einmal rechts, einmal ganz links, hatten die sogar Schienen verlegt für die Kamera. Mhm. Also das war schon ein Riesenaufwand, den die da betrieben haben. Und dann haben wir das mit denen besprochen und dann kam das Greeting-Video noch. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, man wusste ja, also wir wussten ja beide, wir müssen so ein Greeting-Video machen. Und wir haben ja ewig das Jahr dann überlegt, was wir machen. Und als wir dann davor standen, so, verdammt, wir müssen jetzt da irgendwie, uns ist nichts eingefallen. Und dann dachten wir, okay, gut, es war das Witzige, nämlich es war ja, Shingeki no Kyojin war ja auch ganz, ganz groß in Japan. Mhm. Und wir mussten als Deutsche permanent kamen, sie haben zu uns, say the word. What for a word? Jäger. Ja. Okay. Du musst mir dauernd Jäger schreien. Gerade das Australien. Okay, also es wurde euch jetzt schon auch direkt von den Japanern zugetragen. Ja, vor allem von den Australiern. Okay, von Australien, weil die beiden, die sind unglaubliche Fans von der Serie, die haben es auch bei irgendeiner Parade haben sie aufgetragen. Stimmt, bei der ersten wusste ich nicht mehr. Und die sind dann auch auf uns zugekommen irgendwann und gesagt, hey, ihr müsst uns das singen, ihr müsst uns beibringen, wie man das richtig ausspricht. Ja. Und ich meine, wir hatten es zu dem Zeitpunkt beide nicht geguckt, ne? Weil ich habe es ja damals in Tokio 2012 kennengelernt, aber habe dann durch den WCS den Start total verpennt, weil ich einfach nur noch genäht habe. Und ich kannte nur die Lieder und alles, aber dann haben wir denen dann auch da geholfen. Und dann haben wir gesagt, aus Spaß, weil unsere ganzen Freunde sind auch eben voll darauf abgegangen. Und haben wir gesagt, gut, ist ein Greeting ja nach Hause da, also wir grüßen alle. Und was sagen wir? Woher wir kommen? Schloss Neuschwanstein, Oktoberfest, Brezeln, Dirndl und wir sind deutsch. Und es passt zu Vampire Night. Und dann haben wir halt am Schluss dann gesagt, gut, singen wir das. Und das war, naja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Anläufe wir gebraucht haben, weil immer irgendeiner was vergessen hat oder wir irgendeinen Mist zusammen gesungen haben. Aber ich muss halt dazu sagen, wahrscheinlich hätte ich sich gewusst, ich hätte es deswegen schon nicht erkannt, weil ich einfach im Original-Opening nie das Deutsch wirklich rausgehört habe. Also zumindest beim ersten, beim zweiten Opening geht's besser, aber gerade die Szene, die ihr gesungen habt, dieses... wie war das? Ihr seid das Essen, wir sind die Jäger. Ja, ihr seid das Essen, wir sind die Jäger. Ich höre das aus diesem dummen Opening nicht raus. Er singt es auch ein bisschen schneller als wir. Ja, also wir waren ein bisschen die Slow-Motion-Version. Genau. Aber es ist ein bisschen schwierig. Also ich habe auch sehr lachen müssen, als das kam. Also. Ja, es haben viele Freunde anscheinend gefeiert auch und haben dann gesagt, hey, danke und das war es einfach wert. Ja, allein das war es wert. Aber wir hatten ein Problem mit dem Übersetzer. Ja. Komm, ja, wollten wir das in Japanisch übersetzen oder was? Ja, Einen Finnen, den finnischen Betreuer, der Ito, der halt auch gerne mal als Übersetzer fungiert, wenn gerade sonst keiner zur Hand ist. Er hat halt gemeint, wir haben ein Problem mit eurem Schloss. Wir kennen das nicht, das kennt man in Japan nicht. Und so, Neuschwanstein, kennt man in Japan nicht. Du willst uns verarschen, oder? Nein, das hier, wir haben die ganze Zeit gerätselt, was das für ein Schloss ist. Ja, Disneyland Castle. Ja, haben wir auch gesagt. Wir haben gesagt, das ist das Märchenschloss von König Ludwig, es kennt jeder die ganzen Japaner, das sind immer riesige Japaner. Wir haben sogar ein Bild gezeigt. Ja, wir haben sogar ein Bild gezeigt. Nö, können wir nicht. Ganz sie haben zwar mit irgendeinem. Das sind doch hunderte einfach mit Schloss, glaube ich, oder sowas übersetzt. Ja, eben. Ja. Dann sollen sie es halt mit Neuschwanstein übersetzen. Ja, das war sehr schwierig. Er kam dann zuerst und die haben so rumgerätselt und wir so, ja, was ist euer Problem? Ja, we have a problem with one word. Ja, what for a word? Neuschwanstein. Ja. Wir so, what? Ich hätte ja verstanden, wenn sie Dirndl ein Problem hätten oder. Das haben Rätsel. Sie auch nicht übersetzt. Haben sie nicht? Nein. Na klar, lasst alles weg. Ich glaube, den Satz mit dem Dirndl haben sie komplett rausgelassen. Ja klar, lassen wir raus, kein Problem. Oh, vollkommen egal. Diesmal war es nicht ich. Nee, und dann haben wir gesagt, ja, Schloss Neuschwanstein, Groß Ludwig, hallo. Na, kennt man nicht. Und alle Japaner, nö. Also das Bild sagt ihnen, aber kennt man nicht. Dann haben sie damit, wie Dani schon gesagt hat, irgendeinem Schloss übersetzt. Wir so, okay, mach, was du willst. Ja, und dann sind wir nach den ganzen Techniksachen erstmal durften wir hoch ins Zimmer und uns umziehen, weil wir müssen ja in die wirkliche Bewertung. Und die wirkliche Bewertung von den Kostümen nur, also nicht vom Auftritt, sondern von den Kostümen, werden von den Supporters der einzelnen Länder gemacht. Ja. Das heißt, die ganzen Supporter von den Ländern sind da drinnen, bewerten dich. Und nur dein eigenes Land, der Supporter, der ist in dem Moment natürlich draußen. Und dann haben wir uns umgezogen, sind wir dann runtergegangen und haben gewartet und dann kamen wir rein. Und das ist ein bisschen strange. Ja, so ein bisschen. Ja, also man muss dann halt 10 Minuten lang von seinem Kostüm erzählen. Das war bei uns jetzt ein bisschen unspektakulär. Wir haben halt 2 Kleider genäht. Ja. Wir haben ihnen halt dann gesagt, dass wir Corsage mit eingenäht haben. Du hast ja einen richtigen Korsett hast du genäht. Ja, also nee. Ich habe halt zum ersten Mal eine richtige Corsage, wirklich auch mit Metallstäbchen und das alles gemacht. Und okay, also der Vollständigkeit halber, weil wir hatten es, glaube ich, noch nicht gesagt, also es war ja 2-mal Yuki aus Vampire Knight, oder? Genau. Und zwar wieder so in 2 Varianten. Also das war ja, das ist mir ja aufgefallen, dass jetzt so wie bei eurem Kamikaze Kaito-chan Auftritt, das ja auch wieder derselbe Charakter war, in 2 verschiedenen Identitäten quasi, oder? Genau. Ja. Also es kamen so viele Leute nach dem Vorentscheid zu uns und haben gesagt, hey, Kamikaze Kaito-chan, geil, macht's doch im Finale. Hätten wir auch wirklich gerne gemacht, wirklich. Ja. Aber das war diese rechte Sache. Diese rechte Sache, Entschuldigung, wir durften es nicht machen. Und dann haben sie gesagt, gut, dann bleiben wir bei dem Prinzip, es kam, den Deutschen hat's gefallen und wir sind hier für Deutschland dort, also bleiben wir bei dem Prinzip. Und dann haben wir lange rumgesucht und dann kamen wir eben auf Yuki, die menschliche Yuki, die Vampir-Yuki. Ja, und dann sind wir halt da reingegangen in die Bewertung mit unseren 2 fast gleichen, aber doch nicht identischen Kleidern. Und dadurch, dass wir halt, ja, wir haben halt dann natürlich uns erzählt von den Waffen, wie wir die gebaut haben. Ja, von den Rosen, wie viele wir haben, dass wir die alle einzeln von Hand bemalt haben und so. Und es war ja zusammen fast 400 Rosen, die wir bemalt haben und dann so Kleider geklatscht haben. Ja. Und mit ihrem Tüll auch, mit dem Tüllunterrock, der mehrere Meter hatte und ja, und dann nach den 10 Minuten. Meine dumme Zwischenfrage, gibt es eigentlich irgendwo eine HD-Version von den Videos? Weil ich kenne jetzt halt bloß die YouTube-Sachen und da kommt es nicht so richtig rüber. Ich denke, von der Konichi, da haben wir es ja nochmal aufgeführt. Ich denke, von dem wird es dann wahrscheinlich. Das habe ich schon gesehen, es sah ganz gut aus. Okay. Aber das gibt es jetzt noch nicht online, oder? Der große Saal wurde live gestreamt in HD auf der Konichi. Mhm. Das gibt es jetzt auch bestimmt. Das gibt es schon online. Irgendwo zum nachher angucken. Ja, also ich habe es schon gesehen. Also da such doch mal bitte den Link irgendwie raus, weil ich glaube, also wir haben nämlich auf der Konichi am Infostand das geguckt. Also HD. Ich habe es schon gesehen im Internet, weil ich hätte es ja nicht sehen können, weil ich war ja in dem Moment auf der Bühne. Also ich habe schon gesehen von der Konichi und ich habe auch einen gesehen, da hat jemand schon zusammengeschnitten, sogar vom Original WCS-Zusammenschnitt, was oben auf der Leinwand zu sehen war. Mm. Ja, da habe ich dann mein entsetztes Gesicht dann auch live gesehen. Naja. Ja, und auf jeden Fall haben wir dann unsere Kostüme dann präsentiert und dann, also man kennt sich ja von der DCM, kommen dann ja bei der DCM ist ja auch so 3, oder jetzt auch beim Vorentscheid vom WCS, kommen ja dann die Jury und schauen das Kostüm an. Ja, da ist es jetzt so, dass 30 Leute auf dich zukommen. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend. Und die können dann tatsächlich, zeichnen sich dadurch aus, dass die auch selber nähen können oder einfach nur, weil die irgendwo arbeiten, wo irgendein Sponsor herkommt. Naja, sie haben halt in der Hinsicht auf jeden Fall mit Cosplay was zu tun. Dass sie halt eben die Organisatoren, die Supporter der einzelnen Teams halt sind. Und das, du hast natürlich auch ein paar Cosplayer dazwischen. Du hast ein paar Leute, die halt jetzt, keine Ahnung, ansonsten noch der Nils zum Beispiel aus Holland, der ist ja ein Con-Organisator und begleitet halt die Teams zu den verschiedenen Wettbewerben, eben sei es jetzt ECG oder WCS oder so. Ja, und es nähen halt nicht alle, aber sie kennen sich trotzdem in gewisser Weise mit Cosplay besser aus als jetzt zum Beispiel die japanische Jury. Also die bewerten jetzt alle 30 mit, oder was? Ja, die, also die bewerten jetzt dann alle, also die gehen dann alle auf die Kostüme, fragen dich nochmal was, schauen sich alle Kostüme an, so wie man es halt jetzt von vom Vorentscheid WCS, vom DCM kennt, die gucken sich dann jede Naht an und fragen dich dann auch was nochmal speziell, ja. Aber das ist doch ein bisschen blöd, wenn das die Betreuer der anderen Teams ist, dann sind die ja leicht parteiisch vielleicht. Sie können ja dem eigenen Team zum Beispiel nicht keine Punkte geben. Ja genau, es bringt ihnen ja nichts. Also sie können ja wirklich das nur ist, die anderen ist, Teams bewerten, aber nicht das eigene. Ist wie beim Eurovision Song Contest. Ja. 12 points goes to... Okay, also die dürfen ihre eigenen Teams nicht bewerten. Nee, die gehen ja da raus. Die müssen aus dem Raum, während es das eigene Team bewertet wird, müssen die aus der Bewertung rausgehen. Na, dann, dann ist es in Ordnung. Ja, ich habe das... jetzt habe ich es verstanden. Ja, und dann kommt man raus. Ja, und dann war direkt neben dem Bewertungsraum war so eine Kapelle oder sowas. Und da haben wir dann noch mal ein paar Fotos gemacht. Genau. Ja. Und dann waren wir endlich ja, quasi befreit. Es war dann schon ein bisschen anstrengend. Ja. Danach waren wir dann halt wieder ziemlich groggy. Ja. Und außer essen und noch vielleicht mit ein paar Leuten weggehen, war an dem Tag eigentlich dann auch nichts mehr. Nee, nicht wirklich. Genau. Ja. Und der nächste Tag war dann, da hatten wir dann am ersten Teil vom Tag ein bisschen zivil, Gott sei Dank, weil dann sind wir zum Brother gegangen. Genau. Wir haben was? Brother. Zu den Sponsoren, die ja Nähmaschinen und Drucker und ganz viel Zeug machen. Ja. Das klingt immer so nett, ne? So Bruder Award, also Bruder Preis. The Brother Award. Genau. Ja, ja, also der Bruderpreis, aber es verbirgt sich dahinter. Diesen Brother macht ja auch Nähmaschinen und die sponsern das. Und das ist dann halt deren Preis, den die vergeben, was die halt am hübschesten finden. Genau, am besten, das beste Kostüm quasi. Genau. Ja, und dann waren wir da bei diesen Nähmaschinen. Museum. War sehr interessant. Ja, die Geräte sind aber auch geil von Brother. Also die können ja alles. Das ist, die leuchten, das ist krass. Dachte, die kosten nicht, ja auch so viel. War so, das was na, das in... schon lange nicht mehr. Also ach Brother so, ist schon cool, was sie gerade an Stickereien haben. Ja. Also ist echt genial. Also die Stickmaschinen von Brother, die haben sich gerade, was ich jetzt so mitbekommen habe, in Bezug auf die Cosplay-Szene ziemlich durchgesetzt. Das sind so die beliebtesten vom Prinzip her. Okay. Das sind aber auch die teuersten. Ja, ich ja. Also so wobei, die von Fassbinder noch viel teurer. Tatsächlich. Mhm. Ja, die Copic-Marker unter den Filzstiften. Ja, genau. Sehr schön. Guter Vergleich. Ein Traum. Ja, und dann sind wir um 12 wieder zurück ins Hotel, weil dann hatten sich zum ersten Mal die Teams geteilt. Das heißt, ein Team konnte dann zum Government gehen und den besuchen und der andere zum Shooting. Und dann dachten wir, heißt jetzt was? Bürgermeister. Ja. Ach so, okay. Also von der Präfektur dann auch. Ja, wir sind in insgesamt 4 Gruppen geteilt worden. Eine hatte dann den Rest des Nachmittags frei. Das war die Gruppe, die am nächsten Tag nach Tokio gefahren ist. Ah, ja. Ja. Okay, dann, das ist ja dann mal ein cooler Bürgermeister, der dann auch mal kommt und sich mit Cosplayern blicken lässt. Der Bürgermeister ja nicht, von Nagoya, der ist ja bei klasse. Uns nicht selbstverständlich. Ja, nee, ja, der ist echt klasse. In Kassel zum Beispiel ist der Bürgermeister, kommt auch immer vorbei. Ach so. Ja. Nee, aber der ist schon echt cool dort. Ja, weil der Bürgermeister von Nagoya, der kommt immer im Kostüm. Der cosplayt selber. Das ist dann so witzig. Und deswegen hatten wir uns eigentlich gewünscht, dass wir da hin können. Und dann haben wir den Plan gesehen und dachten, oh nein, wir sind jetzt fürs Shooting eingeteilt. Oh, Fotograf, weiße Leinwand, toll, klasse. Und dann haben wir gesagt, machen wir halt mit. Und dann sind wir auf dem Rückweg zum Hotel, 12 Uhr, hatten wir also 3 Stunden Zeit zum Umziehen, bevor wir wieder losgingen, kam dann der Organisator im Bus, und die ändern ja gerne mal ein bisschen Pläne, und meinen so, ja, zu jedem Team, wo zum Shooting geht, könnt ihr nicht eure Finalkostüme anziehen. Und die meisten haben dann gesagt, wir hatten nur gesagt, Kleid können wir auch anziehen. Nicht. Ja. Ja. Ja, und dann standen wir alleine mit unseren Finalkostümen da. Alle anderen hatten die anderen und wir dachten so, toll, klasse, na egal. Und dann sind wir da zum ersten Mal, konnten wir uns dort nicht umziehen, sondern sind im Kostüm dann im Bus dorthin gekarrt. Und im Auto dort, also im Bus dorthin, haben sie uns dann gezeigt, was für ein Studio das ist. Das war gigantisch. Sowas hat man, also hier in Europa, Deutschland noch nie gesehen. Das waren mehrere Räume, die ja themenbezogen sind. Das heißt, da hatten wir eine komplette Hall von einem Schloss. Und auch einen bestimmten Strand, oder? Ja, einen Strand hatten sie jetzt nicht, aber sie hatten eine Wiese, sie hatten eine Straße, eine komplette, die man sogar hätte fluten können. Die hatten eine Küche, die hatten eine Bibliothek, die hatten ein Tatami-Zimmer, die hatten dann noch eine Eislandschaft. Und was war das? Ein Fernsehstudio? Nee, das ist ein Fotostudio. Ja, das ist ein Fotostudio, und zwar ist das eigentlich für Hochzeitsfotos und Videos. Da lief dann auch zum Fernseher ständig Werbung davon, und das war schon sehr kitschig. Ja, und manchmal machen die aber auch kleine so wie Soaps da drin, weil wie gesagt, da sind ja so verschiedene Räume und dann nutzen die das auch. Kein Fuhu, auf dem man fliegen kann? Nein, das leider nicht. Schade. Aber sie können es regnen lassen. Sie können es regnen lassen. Und da gab es auch ein komplettes Zimmer nachgebaut von Versailles. Also es war gigantisch. Wir standen da und alle erstmal mit der Klappe nach unten und keiner von uns hatte ein Foto dabei. Oh nein. Und dann hieß es, ja, ihr dürft rummachen und fotografieren. Und wir, witzig. Ja, kein Wunder, dass die Schloss Neuschwanstein nicht kennen, wenn das nicht da drin war. Ne? Ja, das ist es ja. Ja, wir hatten dann auch so einen verträumten Bereich. Da war dann alles so kitschig. Da haben sich die Sailor Moon-Leute auch reingesetzt. Und was war da? Groß auf einer Fotowand Schloss Neuschwanstein. Ja. Wir dachten, ja, verarscht uns doch alle. Aber von das war super lustig, weil wir mussten erst noch ein bisschen warten in so einem Wartebereich. Und unter den Teams, die halt mit zu dem Fotostudio durften, war halt auch das finnische Team, die logischerweise auch ihren Supporter dabei hatten. Und dann hieß es, ja, ihr könnt euch schon mal umziehen, schon mal umsehen und sowas und euch schon mal anschauen, wo ihr dann eure Fotos machen wollt, in welcher Location. Und Saku rennt los, kommt 5 Minuten später zurückgestapft, rennt auf den Eto zu, du kommst jetzt mit. Und ich bin so, was ist los? Und sie so, die haben Neuschwanstein. Ich so, was? Ja, und dann hat sie halt ihn in diesen Bereich geschleppt und hat gesagt, hier, Neuschwanstein, kennt keiner, ne? Er muss dann so lachen auch. Okay. Und da hattet ihr dann auch das, euer Video dann gedreht vor dem, oder? Nein, das hatten wir doch gestern schon gemacht. Fertig. Das Video war ja schon fertig. Ach so. Wir haben dann Eto gezeigt, dass es auch in Japan Schloss Neuschwanstein gibt. Und dass es doch vielleicht nicht ganz so unbekannt ist, wie er denkt. Ja, aber es war total witzig, weil man in Japan dann nur noch Schloss Neuschwanstein gefunden. Puzzle, Bilder, Schnapsgläser, also alles Mögliche. War das aber nach dem... Nach dem Video, ja. Nee, nach der Bewertung sozusagen. Ja, das war ja der nächste Tag. Jetzt haben wir ja mittlerweile den nächsten Tag. Ach so, gut, wir haben den Tag gewechselt. Ja, wir haben den Tag gewechselt. Ah, also ihr habt am nächsten Tag dieses Studio besucht. Genau, wir hatten an einem Tag komplett das Churching und am nächsten Tag Brother und das Shooting. Okay. Wir sind mittlerweile beim Dienstag. Und da solltet ihr dann eure Finalkostüme auf einmal anziehen. Genau. Aber eigentlich war es anders geplant. Genau. Okay. Also wir hatten dann unsere Finalkostüme dann halt einfach an. Und wir hatten uns dann diese Eislandschaft ausgesucht. Es war halt total hübsch. Und es war echt interessant, weil in dem Bereich eigentlich sind Cosplayer nicht erlaubt. Und da waren dann für einen Tag wegen WCS waren freie Cosplayer auch drin und die sind total ausgeflippt, als wir WCSler dann kamen, weil die ja nicht gewusst haben, dass WCSler kommen. Und dann war auch wieder Kartentausch und Fotos machen und gesprochen und schieß mich tot. Ja, da waren zwei, die haben sich gar nicht getraut, zu uns herzukommen. Da kam dann Iris und hat die mehr oder weniger hingeschoben und gesagt, ja, traut euch. Und ich nur so, hä? Und dann meinte sie so, ja, die sind ganz große Deutschland-Fans und wollten wissen, wer denn Team Deutschland ist. Und haben wir auch Fotos mit denen gemacht. Die waren super putzig und haben sich gar nicht getraut, irgendwie was zu sagen. Ja, und es faszinierend ist, sie sind wirklich da gut informiert, weil die wussten dann auch, dass wir Romeo und Julia gemacht haben, weil sie hat uns dann eine Cosplay-Card von sich gegeben, wo sie als Romeo drauf ist und hat gemeint dann hier, weil das habt ihr ja auch gemacht. Also das ist echt faszinierend, die sind super informiert da. Mhm. Das ist beängstigend. Na gut, die verfolgen die Veranstaltung ja auch recht gut mit Twitter und Facebook und so. Ja. Da macht das WCS ja sehr viel, ist ja klar, ist ja auch einfach eine Fernsehveranstaltung. Ja, da arbeiten Menschen. Ja. Wird ja auch dementsprechend promotet. Ne? Mhm. Ist natürlich schon goldig. Ja. Ja, und nach dem Shooting dann sind wir auch dann eigentlich wieder heimgefahren. Da war halt auch wieder 20 Uhr, wo wir zu Hause waren. Dann wieder kurz was essen, mit Leuten noch zusammen vielleicht rumgesessen, noch was getrunken. Und dann halt auch wieder ins Bett, weil der nächste Tag war quasi unser erster freier Tag. Ja, aber da hatten wir uns auch schon wieder mit ein paar Teams verabredet. weil in Nagoya gibt es neben diversen Maid-Cafés und Cat-Cafés gibt es auch ein Bunny-Café. Ja. Mit ganz vielen kleinen, flauschigen Häschen. Ja, sind wir mit ganz... Mit ist das süß? Häschen. Wo ist das in Nagoya? Das ist so ein Streichelcafé oder was? Ja, im Prinzip. Wobei sie es aufgeteilt haben, sie haben den Kaffeebereich und sie haben den Streichelbereich. Mhm. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass du deinen Kaffee schlürfst, während du das Häschen streichelst oder so, sondern es ist schon hygienisch korrekt, ja, um es mal so auszudrücken. Das wäre mir egal. Es war so Häschen. Süß. So viele kleine Häschen. Gibt es denn da auch hübsche Bedienungen mit Häschenöhrchen? Oder? Nee, die hatten keine Häschenöhrchen, aber ich habe ein Häschen-Eis gegessen. Ja. Oh. Ja, es war verdammt lecker. Ich habe 20 Minuten auf dieses Eis gewartet, aber es war verdammt lecker. Ja, und danach sind wir dann noch ein bisschen shoppen gegangen, weil es gibt sowas Ähnliches da wie auch Akihabara, was man ja von Tokio kennt, so ein bisschen so eine Anime-Manga-Shoppings-Mal. Ja, wir waren da so 20 Leute. Mhm. Und am Abend, das war ja der Mittwoch, war dann die erste Karaoke-Party. Ja. Die legendären Karaoke-Partys. Ja, mach aber mal Karaoke mit 90 Leuten. Das geht alles. In einem Raum, in dem die Klimaanlage so extrem auf kalt gestellt ist, dass du dir denkst, du bist in Sibirien. Ja, wir haben alle so gefroren. Am Schluss war es aber gut so. Ja, ist nur blöd, wenn du halt von der Hitze draußen in diesen Raum reinkommst, denkst du so, Eiszapfen. Ja. Es wird wahrscheinlich mit so vielen Menschen schon recht warm nach einer Zeit. Ja. Aber auch da wieder. Schaut ihr den Eingangsbereich bei der Konichi an, da ist im gesamten Bereich Karaoke gesungen worden. Direkt neben unserem Stand. Jetzt also, echt? Ja, der bei Nintendo da. Und wir haben die ganzen 3 Tage auf der Konichi hatten wir immer dieses Karaoke-Dings am Anime-Stand. Wir haben das an der Kasse auch noch gehört. Das war aber irgendwie schon... Das war weiter oben. Das war weiter oben halt da das Erste, wo man überhaupt reinkommt. Genau, das waren so coole japanische Lieder wie Your Heart Must Be Go On. Was? Ja, es war halt eine europäische Version davon. Das ist für die Wii U irgendwie so ein Karaoke-Ding. Ja, also auf alle Fälle habe ich jetzt, glaube ich, für die nächsten Monate erstmal von Karaoke definitiv genug. Ja. Ich singe nicht. Ich fand es nur sehr lustig. Wir standen auf der Konichi vor diesem Stand und wir haben uns verfolgt gefühlt von den Karaoke-Partys, weil du hattest da eben dieses Wii U-Dings und dann halt Werbung dafür und dann stand sponsored bei Joy Sound. Ja. Und Joy Sound ist auch die Firma und die wo das Karaoke halt bei uns gemacht hat. Das war genau die gleiche Karaoke-Bar. Das ist so die Unterfirma von Brother, die eben diese Karaoke-Räume anbieten und das alles. Genau. Boah, es ist alles miteinander verkettet. Genau, alles. Genau. Es ist eine Verschwörung. Ja, und deswegen war es so ein... Diese Karaoke-Partys lassen uns nicht in Ruhe. Ja, also es hat echt viel Spaß gemacht. Bei solchen Karaoke-Feten ist es auch ganz wichtig, es ist kein Sinn, ob du singen kannst oder nicht. Wenn du sogar singen kannst, sollst du das Weite suchen. Es macht einfach nur Spaß zu krölen, mehr auf die Bühne zu gehen, Party zu machen. Und wir haben natürlich das Eva-Lied am Schluss noch gesungen. Das war natürlich die Krönung schlechthin. Das konnte wenigstens jeder. Ja, das konnte jeder. Das ist auch das ultimative Con-Lied, finde ich. Ja, weil das Gemeine war bei der Karaoke-Party. Wir sind dann da hochgegangen. Ich war bei Dragon Ball damit hochgeschleift worden von Spanien, glaube ich. Ich kann das Deutsche. Und das Japanische nicht. Da dachte ich, ja klar, Untertitel. Guck auf diese Leinwand, denk mir, ja klar, Kanjis kann ich lesen. Kein Problem. So ging es mir bei Digimon. Bei Digimon haben sie mich hochgeschleppt. Und ich dachte mir so, also prinzipiell kann ich das Lied, aber ich habe es jetzt schon so ewig nicht mehr gehört. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich habe bei Schala, Hey Schala mitgemacht. Ich habe vor der Bühne mitgesungen. Selbst das konnte ich nicht mehr. Du kannst Digimon nicht auf, also bitte Ecke da. Mitsingen kann ich. Wenn es nebenher läuft, dann weiß ich auch, wie der Text geht. Aber wenn ich halt das Japanische nicht mal lesen kann. Das war echt gemein. Aber es war egal, das ist wurscht. Man hat da seinen Spaß, man sitzt da zusammen, man singt, man isst, man trinkt und das ist halt der Sinn auch dahinter. Und ja, und so nach 3-4 Stunden, da sucht man auch wieder nach das Zuhause und so, da ist halt wieder 11 Uhr nachts, wo man wieder im Hotel angelangt. So, jetzt habe ich einen Ohrwurm von Digimon. Hey. Ich habe von Schala, hey Schala. Super, das kriege ich heute nicht mehr los. Das verfolgt mich in die Träume. Naja. Da habe ich wenigstens für etwas gesorgt. Ja, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Das haben auch die Band auf der Konichi hat ja auch Evangelion geschmettert und Digimon auch. Ja. Da waren die Leute auch hellauf begeistert. Sowas ist immer super. Ach komm schon, das Eva-Lied, das ist so legendär, das ist so Tradition. Es ist ja unsere Zeit, aber ich glaube, selbst die Nachfolger kennen das. Vor allem jetzt, wenn es wegen der Neuauflage total wieder gehypt wird. Also in Japan kriegt man es ja sowieso nie tot, Eva. Und jetzt in Deutschland. Das finde ich jetzt gerade super passend. Wenn du über Eva redest, ja, sagst, dann kriegst du nicht tot. Ja, Entschuldigung. Ja, egal. So, also ihr hattet viel Spaß auf der Karaoke-Party. Das war jetzt aber ein freiwilliges Event, oder? Nee. Das ist auch wieder, also Pflichtveranstaltung. Also es ist freie Zeit, aber trotzdem verpflichtend. Ja, also es ist Pflicht, man soll halt schon da sein. Man kann, wenn man es einem nicht gut geht, ein Event sausen lassen. Das haben wir auch einmal gemacht, weil ich hatte nach dem 10. Tag hatte ich eine Infektion im Auge und ich konnte nicht mehr. Und dann mussten wir ein Teil-Event mal sausen lassen. Also wenn es einem nicht gut geht, kann man schon sagen, ich habe Schluss. Aber da waren wir schon dabei und es ist witzig, man kommt halt mit den anderen auch wieder super in Kontakt und man hat da seinen Spaß und es gibt so super lecker Essen. Ja. Das war aber an eurem freien Tag, wo ihr Karaoke-Party der am Abend, ja. Wir hatten halt in dem Teil frei, weil die anderen nach Tokio gegangen sind. Genau. Und der nächste Tag, jetzt sind wir mittlerweile beim Donnerstag gelandet. Das war dann der eigentliche freie Tag, das war dann der Tag, an dem wirklich alle Teams frei hatten. Ja. Okay, also shoppen gehen. Nein. Weil dieser freie Tag war dafür da, dass wir mit unseren Studenten was machen konnten. Was auch total toll war, weil es waren ja Leute aus Nagoya und wir haben gesagt, wir wollen traditionell Nagoya essen gehen und gerne was sehen von Nagoya. Genau. Da sind wir dann erst mittags mit denen schön essen gegangen. Die haben gesagt, kommt mit. Und haben dann auch, wir hatten das Glück, wir sind halt mit Indonesien in eine Gruppe vom Prinzip her gesteckt worden. Und die hatten eine eigene Übersetzerin dabei. Ja. Das war ganz praktisch. So konnte die uns halt auch ein bisschen was erklären, was wir da jetzt eigentlich vom Prinzip her vorgesetzt bekommen können oder so. Ja, und es waren halt auch, die waren echt super lieb. Und auch Indonesien haben wir ganz arg in unser Herz geschlossen, aber weil die waren so knuffig. Das war das Kingdom Hearts Paar auf der Bühne. Die waren so süß. Also die kleine Indonesierin, die ging mir schon echt bis zur Schulter. Und sie war so ein bisschen burschikos, aber sie war so quirlig. Ja. Die war so unglaublich süß. Und er war so immer Latino-mäßig drauf, ja, aber so ein Spaß, er war so witzig. Ja. Und wir hatten echt unseren Spaß. Und dann sind wir danach dann noch zum Nagoya Castle, haben andere Teams noch getroffen. Und danach sind wir dann noch in den Park gegangen. Und dann haben sie für uns auch Feuerwerk gemacht am Abend. Ja. Ja, und dann war der Tag im Prinzip auch schon wieder rum. Genau. Fernsehturm nicht, oder? Fernsehturm, nee, den haben wir nicht gemacht. Nee. Das war halt auch schon echt anstrengend, weil man darf nicht vergessen, wir hatten immer um die 40 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Da kann man nicht den ganzen Tag, das ist so krass. Also man steht da nur und da läuft der Riel. Also wir haben immer gesagt bei den Paraden, das erste Mal, wenn es dir runterläuft am Rücken, dann ist es okay. Dann läuft's. Ja. Man schwitzt da, also die ganzen Kostüme von uns, die waren richtig durchgenässt. Also ihr Shining-Kostüm, die Urayuki Hime. Genau, die Hat ja noch einen Mantel drüber, zwar ohne Ärmel. Und aber die langen Haare. Und ja, genau, die Haare gehen ja auch bis über den Arsch. Das war eine Hitze. Darf ich das sagen? Ja, du, ich habe so viel geflucht. Das arme Kostüm, man kann das ja auch immer so gut waschen, ne? Aha. Das, ja. Ja, aber es funktioniert, also es geht. Mhm. Ja. Und dann war Freitag. Die Generalprobe. Und die Generalprobe, da hatten wir, die ging dann um 1 los. Und die ist richtig streng. Also mittlerweile ist ja dann die Bühne aufgebaut und wir konnten dann auch in den Backstage-Bereich und dann durften wir unsere Wand da aufbauen. Ja, und dann hat's gewindet. Ja, dann kam der Wind. Das war nicht witzig. Mm-mm. Wind ist nicht zu unterschätzen in Japan. Vor allem, wenn man eine 2 auf 2 Meter große Leinwand hat. Und wir waren echt so verzweifelt. Und wir dachten, oh mein Gott. Ein paar andere hatten auch schon Probleme mit dem Wind. Und es war echt schief mittlerweile. Und dann kamen, Patrick war, unser Supporter war da echt klasse und hat gemeint, wir kaufen jetzt Wasser. Und ich gucke ihn schon so an, voll panisch, so, ich habe aber keinen Durst. Nein, wir kleben das Wasser an die Leinwand. Und ich dachte mir so, hä? Und dann haben wir wirklich, wie viel Liter? Ich glaub, also erst 8 Liter. Erst haben wir 4 geholt und dann später bin ich nochmal los, habe nochmal 4 Liter geholt, also 2x2 Liter Flaschen und dann das Pack in der Mitte. Ja, also wir haben fast so 10 Liter Flaschen da, nee, es waren immer 1,5 Liter Flaschen. Nee, es waren 2 Liter Flaschen. Ja, also man kann sich das zusammenrechnen, 10x2 Liter Flaschen, wir wären sowas von, wenn wir es nochmal gewogen hätten, durchgefallen. Oh, haben wir das da unten befestigt und beklebt und noch mit Dandaria, wo wir gesagt haben, Heißkleber ist eine blöde Idee in Japan. Tch, nimmt europäisches oder deutsches Gaffer nicht mit nach Japan. Das schmilzt noch mehr. Ja, das bringt nämlich gar nichts, das klebt nämlich nicht. Ja, das floss einfach so runter. Wir haben den Gaffer zugeguckt, wie er sich einfach in nichts aufgelöst hat. Oh, das gute Gaffer, das ist unsere Animex-Universallösung. Ja. Vergiss es nicht, in Japan nicht. In Japan bringt dir das nichts. Oh Gott. Da ist es am sinnvollsten, wenn du am besten noch an Tag, an dem du landest, in den entsprechenden Laden reinrennst und dir japanisches Gaffer holst. Ja. Das klebt wenigstens. Da ist ja dann mittlerweile Pion gelandet und hat uns dann bei der Generalprobe besucht. Und wir konnten ja nicht weg. Und da gibt es Tokyo Hans, das ist total, also wie ein Baumarkt kann man auch ein bisschen ansehen. Mhm. Und dann war auf dem Boden so Markierungen, wo wir unsere Sachen aufstellen könnten. Und ich wusste, dieses Gaffer, das hebt. Und dann bin ich mit dem Taschenmesser hin, hab geguckt, hab dann auf dem Boden diese Markierung abgemacht, bin zum Björn gerannt, hab gesagt, Björn, geh zum Tokyo Hans und kauf genau das, das hebt. Ja, wir haben sogar noch eine Rolle. Super, sitz auf dem drauf, das ist Gold wert. Ja. Da kannst ein Haus dran. Das hätten wir mit nach Kassel mitnehmen sollen. Ja, verdammt. Genau. Ja, in Kassel. Wir können es denen ja noch zuschicken. Ja, genau. Schicken es denen den neuen. Ja. Naja, und dann haben wir das da festgeklebt und das Wasser. Und dann gingen wir, man muss sich so vorstellen, die Bühne ist ungefähr 6 Stufen höher gestellt. Es muss diese Wand, die mittlerweile ja nicht mehr so 5,5 Kilo wiegt, sondern mehr, und ein bisschen zerbrechlich ist, da hochgeschleppt werden. Und man hat dann ungefähr 10 Minuten Zeit für die Generalprobe. Diese 10 Minuten sind dir gegeben. Aber in diesen 10 Minuten werden dann auch abgesteckt, wo deine Requisiten hingelegt werden. Jetzt kleben die da überall auf dem Boden kleinere Teser mit Farben und Landmarken hin, dass sie wissen, das liegen hier die Flügel, hier liegt die Waffe, da liegt der Hocker, da ist der Band. Und da ist ja nach 20 Ländern ja irgendwann oder 21 Ländern die Farben ausgehen, schreiben die halt noch das Land da drauf, ja. Weil man das ja nachts sieht. Insbesondere, wenn da noch so viel Flitter oben ja, drüber ist. Diese Bühne war vollgeklebt mit diesen kleinen Markierungen. Also ein Wunder, dass die das kapiert haben. Und wir hatten so Angst, unsere Flügel haben ja auf der einen Seite, ja, viele haben nicht gewusst, haben gefragt, wie habt ihr das gemacht? Einfaches Klett war das. War ja mit dem Klett und wir hatten so Angst, es war ein Filzboden, dass sie die Flügel auf die falsche Seite legen, dass die Flügel auf dem Klett quasi auf dem Boden liegen, dass wir die Flügel nicht mehr wegkriegen. Das wäre blöd gewesen. Ja. Stell dir vor, du hättest da gezogen und gezogen. Allein die Vorstellung. Naja, und dann hatten wir unsere Generalprobe und wir hatten 2 Durchläufe. Ja, weil ja. Wir hatten es einmal, genau, einmal hatten wir einen normalen Durchlauf und dann hatten wir einen Gesamtdurchlauf. Genau. Ja, und das lief dann eigentlich ganz okay. Und diese ganze Generalprobe ging dann aber auch so bis wirklich wieder um 20 Uhr. Länger. Länger? Die ging ein bisschen länger. Es war nicht nach 20 ja. Uhr, das war also später. Es waren hundemüde. Es war der Freitag. Und dann sind wir eigentlich auch noch ins Bett gegangen, weil dann im Prinzip war es der Samstag endlich gekommen. Aber was war denn dann bei der Generalprobe sonst noch so zu machen? Also so, es hat jetzt so geklungen, als hättet ihr dann 10 Minuten lang selber geprobt und den Rest des Tages dann den anderen zugeschaut. Ja, vom Prinzip her. Ein bisschen ja. Also es sind ja immer diese Stages, die man ja hat. Mhm. Und da ist es immer dann im Blöcke ist man hochgegangen. Und man muss da hinten noch die Requisiten aufbauen. Und man muss mit den Helfern dann noch klären, was man wie trägt. Und das muss man Japanern, die müssen es auch proben, weil die sind da echt, die sind da fix. Weil hat man ja im Prinzip von Aufbau der Bühne und Abbau der vorherigen 40 Sekunden. Das ist immer dieses Video, das ihr dann quasi seht, wo dann diese Grüße aus dem Land sind. In dem Moment wird das andere abgebaut und das andere hingebaut. Und das ist Stress pur. Okay. Und das genau übt man und dann schauen sie sich halt auch die Requisiten an und alles. Das Krasse ist halt auch da, es ist ja eine offene Halle mit einem Glasdach oben, hat die Sonne reingebrannt. Die Hölle. Und meine Yuki-Waffe, die Sense, die ist aus PVC-Hartschaumplatte. 2 Stück verklebt. Ja, was macht PVC-Hartschaumplatte? Das ist das Schöne, bei Hitze verformt die sich. Jetzt bin ich mit meiner Sense von Schatten zu Schatten gesprungen, weil sobald die länger in dieser Hitze saß, hat die sich hochgebogen. Ja, dann war es dann auch mal, dass sie irgendeinem Team einfach gesagt hat, hier, halt mal. Und die standen im Schatten. Und 10 Minuten später hat sie gemerkt, oh, bei denen kommt die Sonne, hat gemeint, Dankeschön, und dann mit dem Ding weiter. Ja, Und die anderen Teams, man schaut natürlich bei den anderen Teams zu, man bespricht sich dann ein bisschen was, dann kriegt man eine Einweisung, weil nachdem ja die ganzen Teams sind, läuft man ja nochmal vor die Halle, dann nochmal vor die Bühne, dann nochmal auf die Bühne, dann die Abläufe, dann während der Schlussveranstaltung ist man We Are the World gesungen wird, kamen ja nochmal die einzelnen Länder vor, um die Grüße rauszurufen. Auch das hat man dann nochmal geprobt mit allen, die Abläufe, wie wer jetzt abgeholt wird vom Hotel, der dann zu der Halle begleitet wird, weil da läuft man hin, quer durch die U-Bahn. Ja, vom Hotel zur Halle im Finalkostüm quer durch die U-Bahn. War spannend. Ja. Oh, lach nicht. Zumindest wart ihr nicht allein. Ja. Ja, da fühlt man sich wirklich ein bisschen seltsam. Ach, ja. Ja, und das ist halt das alles, was man in der Generalprobe macht. Ja, das bedeutet ja auch einfach Stress. Bis man da mal wieder runter ist, danach denke ich mir mal, ist man seinem Seelenfrieden näher, aber bevor, ne, da muss man Leute anweisen, Klebeband zu besorgen. Da muss man irgendwie Wasserflaschen rankarren. Das klingt schon nicht. Ja, und das Schöne ist, es war nicht nur bei uns so, es ging anderen Teams genauso, die auf einmal die Erkenntnis kommen, weil man darf nicht vergessen, man hat kein Auto, wo man sagt, das miete ich mir schnell einen Transporter und fahre von mir nach Hause zur Con. Man muss das alles in ein Flugzeug reinbringen. Wir haben uns überlegt wegen Übergepäck, aber es kostet halt so 300 Euro. Ja, also vor hin allem, und zurück. Ja. Vor allem, wenn man da ja nur 40 Kilo auf der Bühne haben darf, ne? Das kommt dazu auch noch. Man muss halt auch noch leicht alles machen. Allein schon unsere Waffen zusammen haben 6 Kilo gewogen. Ja. Ja, und dann ist man erstmal froh, dass die Generalprobe, also dass man erstmal ein bisschen auf die Bühne konnte, schnuppern, wissen, wie es aussieht, wie es läuft. Ja, und dann ist man nach Hause und dann muss ich da erstmal sammeln, weil am nächsten Tag ist dann das Finale. Und man ist mittlerweile schon jetzt 8 Tage on Tour. In brütender Hitze? In brütender Hitze. Jeder Tag mit Event und man ist immer unter Menschen. Also es ist dann schon, also es ist ungefähr so wie Durcharbeiten ohne Wochenende. Und wann ging es dann für euch am nächsten Tag wieder los? Also wann musstet ihr aufstehen? Eigentlich konnten wir da ein bisschen nicht wirklich. Wir sind auch wieder um 8 aufgestanden. Ja. 8 aufstehen, frühstücken und dann sich richten. Ja, für den Red Carpet Walk, der ja direkt vorm Hotel stattfindet, auf der Nishikidori, also auf der Straße da, die heißt halt so, Nishikidori. Ja, Straße Nummer 2, oder? Ja. Ja. Ja, weil Nagoya habe ich mir, Nagoya habe ich mir sagen lassen, von jemanden habe ich mich nicht erkundigt, ist nach dem Zerstörung vom Zweiten Weltkrieg komplett neu kreiert worden. Anders wie jetzt Tokio, deswegen haben die so ein schreckliches Straßenverkehrsnetz und die haben halt alles ein bisschen sinnvoller gemacht mit den Hauptstraßen und alles und deswegen ja, Schachbrettern oder was? Ein bisschen, ja, und große Straßen, wo dann schon früher gesagt haben, wir brauchen nicht so große Straßen, da passen doch dann haben wir gesagt, nein, die Entwicklung und die haben sich's gezeigt und deswegen haben sie ihre Straßen fast immer nur nummeriert. Ja. Ja, und da ist halt ein Stück davon, dann wird dann komplett abgesperrt. Also die Straße ist 4 Spuren und 4 Spuren und einmal 4 Spuren wird halt komplett abgesperrt, da darf halt echt nichts mehr fahren. Ist das die Straße, die auf den Fernsehturm zugeht oder? Die, ja, zur Hälfte, ja, aber es sind, im Prinzip dachten wir auch, das ist ein riesenlanger roter Teppich, weil man sieht ja immer die Leute da ewig rumlaufen. Man braucht für 500 Meter verdammt lang. Also es ist so, ja, so fast 500 Meter, mehr ist es nicht. Ja. Und es ist wirklich nur vom Hotel. 250? Oder 250, ich glaube 250 ist es nur. Also es ist wirklich nur vom Hotel, ganz kurz. Bis zur nächsten Kreuzung. Ja. Da hattet ihr aber noch mal andere Kostüme an. Als. Da hatten wir noch mal die Shining-Kostüme an. Genau. Ach, da hattet ihr noch mal die Shining-Kostüme. Ja, genau, da hatten wir die Shining-Kostüme noch mal an. Okay, genau. Das wäre dann auch schon das zweite Mal. Ja, ja, aber das war jetzt dann das dritte Kostüm, oder? Ihr hattet... Ja, wir haben bisher haben wir 3 Kostüme. Bisher hattet, genau darauf wollte ich hinaus. Bisher hatten wir 3 von den 4 Kostümen, das ist richtig. Ein Traum. Ja, und das ist dann halt wirklich so, man richtet sich dann da. Und wir hatten unser Zimmer im 9. Stock und sie hat sich dann, das war so witzig, mittlerweile ist man halt echt hundemüde richtig fertig. Man hat jeden Tag, geht man ja in die Maske, jeden Tag hart Make-up drauf, dass man immer frisch aussieht. Es wird von Tag zu Tag immer schwieriger. Und dann war sie im Bad und ich klemmte so am Spiegelkommodenschrank und mach so meine Augenlider und auf einmal kommt halt ein Erdbeben und das ganze Make-up war halt am Arsch. Ja, das war dann das Highlight auch an dem Tag. So, wir dachten so, ach nee, es kann es jetzt nicht sein. Und dann geht man runter in die Haupthalle und trifft sein Schildmädchen. Ja, genau. Oh, das Schildmädchen. Waren, ja, das waren klingt so, schon so nett. Ja, war total das süß. Sind halt, das sind halt, es sind, jedes Jahr ist es irgendwas anderes. Das sind halt eben die Schildträger, die eben das Schild tragen, welches Land da jetzt kommt. Da müsst ihr dem WCS-Twitter-Account folgen, weil der tweetet dann sozusagen von jeder Gruppe, die vorbeikommt, ein Bild und dann ist sozusagen immer das Schild mit dabei. Das ist nämlich sehr schön. Da steht dann drauf Germany oder ein anderes Land. Ein anderes Land. Ein anderes Land, ja. Force oder halt immer das Land, ne? Mit natürlich auch, ich glaube, die Flagge ist noch mit drauf. Die ist auch mit dadurch drauf. Erkennst du das natürlich gleich auf den ersten Blick. Und das ist dann schön, weil da lauter Menschen rumstehen. Also mittendrin zu sein, muss fantastisch sein. Ja, ich kenne leider nur die Bilder. Und dann stehen da ganz viele Menschen außenrum. Sehr süß. Folgt diesem Twitter-Account. Ja, und dieses Jahr waren es halt lauter junge Mädels in unglaublich schönen Kimonos. Ja. Und ja. Unsere war besonders hübsch. Ja, genau. Die hatte ein sehr, sehr schlichtes, aber die war unglaublich hübsch. Und es war eine, die konnte Englisch. Ja. Ja. Die hat sich wunderbar mit uns unterhalten können. Also da waren wir doch sehr baff, dass die so gut Englisch konnte. Endlich mal. Ja. Ja, und dann mussten wir uns schon, im Hotel haben wir die ja kennengelernt, mussten wir uns schon von ihr wieder trennen. Weil dann sind wir untergebracht worden und zwar zu so einer kleinen Ministage. Da wurden wir der Presse dann vorgestellt. Dann wurden wir da einzeln aufgereiht, dann wurde gesagt, was wir im Finale machen, was wir jetzt gerade tragen und welches Land wir sind. Dann wurde, nachdem wir uns da der Presse vorgestellt haben, sind wir dann wieder begleitet worden in eine Tiefgarage. Dann wurde es eng, wir dachten, jetzt karren sie uns ein. Und da haben wir unsere Schildmädchen wieder getroffen. Und es war so hitzig da unten, es war so heiß und stickig. Aber wir haben auch da wieder super Wasser bekommen und Getränke. Ja. Und dann geht's halt hoch. Und dann laufen wir diesen roten Teppich zweimal. Und da waren eben auch nicht nur Cosplayer, sondern waren halt auch Leute in Samurai-Uniformen. Ja, da waren dann auch lauter so kleine Kinder, die dann irgendwelche Kampfvorführungen noch gemacht haben, gezeigt haben, was sie schon alles können. Und das war super süß. Das wurde dann trotzdem anlässlich dem WCS dann schon veranstaltet. Genau. Das ist dieser sogenannte Red Carpet Walk. Genau. Genau. Und es macht halt dann echt Spaß. Also man läuft nicht wirklich schnell. Man läuft da wirklich so Schrittchen für Schrittchen. Aber mit dem Schildmädchen da vorne wurde dann wirklich das Land präsentiert. Es ist ein bisschen wirklich da wie der Einlauf. Jetzt ein bisschen ganz, ganz, ganz, ganz mini klein wie Olympiade. Es ist schön. Es macht einen stolz, dass man sein Land da einfach, ja. Nennt mich heroisch, ist mir egal. Ja, und dann im Prinzip, das ist auch wieder Hitze, Hitze pur, weil wir hatten Glück, es war ein sehr sonniger Tag. Und dann hatte man im Prinzip 4 Stunden Zeit, bis es zum Finale geht. Währenddessen ist auf der Bühne schon mehrere Events gelaufen, wie wurde gesungen, da wurden irgendwelche Interviews gebracht auf der Bühne, bis wirklich das WCS am Abend begonnen hat. Ja. Hatten wir dann 4 Stunden Zeit und die haben wir auch genutzt, da haben wir geschlafen. Also wir haben 2 Stunden erstmal nur geschlafen. Man denkt sich auch so, boah, seid ihr nicht nervös und so. Klar, wir waren nervös, total, aber wir waren noch hundemüde. Ja, und wir wussten ja, dass es ein sehr langer Abend wird. Mhm. Das haben aber viele Teams gemacht. Ja, also es waren nicht nur wir, die da geschlafen haben, es haben noch mehr gemacht. Ein paar haben noch teilweise hier und da an Requisiten gearbeitet, weil man muss sagen, die letzten Tage hat unser Stockwerk eine Dunstwolke von Acryllack erhalten. Mhm. Jedes Mal, wenn man aus dem Zimmer rausgegangen ist, raus zum Aufzug, hat so nach Lacken und weiß der Geier was gestunken, weil jeder irgendwas noch gemalt hat, noch gelötet hat, noch geschraubt hat. Australien hat 2 Nächte lang bis um fast 2, 3 Uhr nachts aufgebaut, ihre Props. War echt faszinierend, was da alles auf dem Gang passiert ist. Mhm. Ja, und dann kamen wir uns umgezogen, wurden wir dann abgeholt, haben uns unten wieder in der Aula getroffen und dann sind wir durch die U-Bahn zum Finale gegangen. Genau. Und dann kam der Schreckensmoment. Ja, wir kamen da an und eine von den Studentinnen, ausnahmsweise keine Japanerin, das heißt, sie konnte uns auch wirklich sagen, was passiert ist, sagt so, ja, die wollten es nicht festhalten. Wieso, was? Ja, schaut doch mal. Dann sind alle Wände sind umgefallen. Genau, wir sind da reingelaufen und wir alle Teilnehmer gucken und wir wussten nicht, was wir sagen sollten. Alle Leinwände sind wie ein Dominoeffekt umgefallen vom Wind. Und unsere, wir hatten echt Glück, war die erste. Wir haben das komplette abbekommen und dann ist es unser Mittelteil abgebrochen. Ja. Okay, und die anderen waren dann auch defekt oder wie? Teils waren hier und da Schrammen. Also paar hatten schon echt Probleme. Ich glaube, das Land neben uns, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der hatten auch Riesenprobleme. Aber unsere hat halt recht das Mittelteil gebrochen. Und dann haben wir noch von Amerika, die hatten noch Holz übrig, haben wir dann, hat Patrick noch ganz schnell mit dem Gaffer noch was aufgebaut. Also diese Wand war ein Abenteuer für sich nur noch. Ja, da kann man aber froh sein, dass es kein Foto von hinten gibt. Oder? Gibt's. Oh. Gibt's. Also dann ist es der Moment, wo du fast eigentlich nur noch heulen möchtest. Wir saßen alle nur da und es war so, die Zikade im Hintergrund hat nur noch gezirpt, weil wir alle nur noch wussten, wir wissen, in einer Stunde müssen wir alle auf die Bühne, es ist das Finale, du hast deine Kostüme an, kannst dich nicht mehr bewegen und du siehst dieses Desaster. Und also dann sind wir alle nur noch rumgelaufen, haben dann gemacht und Patrick hat dann ganz, ganz klasse das noch repariert und dank Amerika haben wir dann noch dieses Holz bekommen. Mhm. Ja. Dann ging's los. Und dann war endlich, dann haben wir auf den Sunset gewartet, also ein Sonnenuntergang. Danke. Witzig. Ja, sie haben nämlich netterweise wirklich darauf gewartet, bis die Dunkelheit eingesetzt hat. Das heißt, von den Lichtverhältnissen her war jetzt dieses Mal kein Team benachteiligt. Ja, außer uns. Wir hatten ja kein Licht. Ja, wir hatten kein Licht, aber da können die jetzt. Ja, sie können schon was dafür, aber es lag nicht daran, dass die Sonne gerade am Untergehen war, sondern sie war ja schon weg. Ja. Naja, und dann geht es eigentlich sehr, sehr schnell. Das ist faszinierend. Also wahrscheinlich für alle, die jetzt am Fernsehen da gesessen sind oder am PC, ging das ewig. Für uns hinten war das auf einmal bam, bam, bam, zack. Weil man muss sich ja schon mit seiner Wand dann ziemlich schnell anstellen, dass man da hochkommt. Und dann muss man schauen, diese Wand, wie die gestragen wurde. Und wir hatten so Sorge, dass es wirklich kaputt geht und alles. Ja, und dann steht man da an und es war das Kingdom Hearts Team vor uns noch und die bombern ja da alle rum, diesen Konfetti-Zeugs. Das ist der Hammer. Also man muss ja sagen, wir waren ja erst Startnummer 6 und die Bühne sah aus. Zugemüllt. Also du hast überall dieses Konfetti-Zeug liegen gehabt, das war ja auch einfach bunte Streifen. Du hast gedacht, okay, wo ist jetzt meine bunte Klebemarkierung auf dem Boden. Nee, das ist ein Konfetti. Nee, das ist auch ein Konfetti. Ja, da ist sie. Ja, da hatten dann kamen die dann, da haben die Helfer, das ist unsere Wand da hingezogen und da haben sie auch gesagt, nein, nein, das ist nicht Deutschland. Das ist ein anderes Land. Und nein, das ist Konfetti. Und wir haben ja nur 40 Sekunden Zeit und es ist ja dunkel. Und dann standen wir da hinter der Bühne. Und diese Ansage, wir dachten ja früher auch immer, das wäre eine automatische Ansage. Das ist live. Da ist wirklich ein Typ, der sagt es immer live das Land an, also the next team, bla bla bla. Der sagt das nicht auf Englisch. Doch, der sagt es auf Englisch und das war das ein Problem. Was? Die haben alle ein Problem mit meinem originalen Namen. Also mein realer Name ist, ich mag ihn nicht so, der ist Beate. Und die haben mich dann, ich stand da hinten und dann, next team. BT and Daniela. Und ich so, was? Ich hab's nicht gehört. Ich war einfach so damit beschäftigt, das Zeug auf die Bühne zu bringen und möglichst nicht dabei auf die Nase zu fallen. Und denen irgendwie klar zu machen, dass da noch ein Schlüsselschwert vom Vorteam liegt, das sie bitte, bitte, bitte mitnehmen sollen. Sie haben es liegen lassen. Ja. Ja, aber sie haben es später im letzten Moment noch von der Bühne geholt. Das war ganz praktisch. Aber die Rüstungsteile, die Indonesien verloren hat, das haben sie liegen lassen. Ja, das war also das Problem. Also erster Schock, ich hieß Beatty. Der zweite Schock, es war nicht hell. Und dann ich hatte hochhackige Schuhe und es ist ja sehr warm und alles Mögliche. Ich bin auf diesen Glitter, auf diesen Konfettis ausgerutscht mit den Schuhen. Das war so rutschig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt hatte ich da diese 4-Kilo-Sense, da mein 2-3 Kilo Kleid, Haare überall und diesen Glitter auf dem Boden. Und ich stehe so und Dani kommt auf mich zugerannt für den Kampf und ich will den ersten Schritt nach vorne machen und in dem Moment sehe ich, dass so ein komplettes Rüstungsteil vor mir von Indonesien noch da liegt und ich mit einem gekonnten Effekt irgendwie versuche, über dieses Teil da so drüber zu jumpen, dass es noch echt elegant aussieht und beim Rücktritt dann nicht wieder da drauf knall, dass ich dann noch gekonnt auf die Fresse fliege. Also es war dann so ein Abenteuer für sich dann so ein bisschen. Ja. Okay, dann kriegt man dann eigentlich bloß die Bühne mit von sich selbst oder gibt es da irgendwie auch Publikum da draußen? Kriegt man von dem irgendwas mit? Fast gar nicht, weil die Ansage, finde ich, ist sehr laut und du wirst auf die Bühne gezogen, schnell aufgebaut, dann machst du deine Performance und dann gehst du sofort wieder von der Bühne. Genau. Also man kriegt eigentlich nicht so viel mit. Also. Nö, nicht wirklich. Du hast halt diese, du stehst bereit, dann hast du 40 Sekunden Aufbau, du machst deine Performance und in den nächsten 40 Sekunden bist du ja dann auch schon wieder am Abräumen und dann gehst du eigentlich einfach nur von der Bühne und denkst dir so, okay, was war jetzt das? Ja. Okay, aber irgendwie von der Seite, bevor man rausgeht oder danach, kriegt man da dann irgendwie was mit? Nicht wirklich. Man ist damit so beschäftigt, diese Leinwand, diese 6 Stufen hochzubekommen, die Flügel, die Sense, das Kleid, die Haare. Dann versuchst du den Helfern, die da oben sind, die ja ein bisschen Englisch können, zu mitzuteilen, dass wir jetzt da sind. Dann sind die Teams ja noch vor dir da oben. Dann schaust du noch, dass dann dich richtest. Also man hat mir noch schnell die Haare aufgemacht, weil ich hatte noch einen Zopf. Dann gibt man den Helfern dann diese Sache, erzählt dem nochmal, dass er bitte die Flügel nicht falsch rum hinlegen soll, dass sie nicht am Boden festkleben. Dann rennt man sofort auf die Bühne. Also wirklich, man kommt auf der anderen Seite an und denkt sich, wow, was war das jetzt? Ja, genau. Aber es gab bis Zuschauer. Ja, ja. Die Halle war voll. Ja, ja, wie viel sind das ungefähr? Also, weiß ich. 2000. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also 2000. Ich ganz ehrlich zu, ich konnte es nicht einschätzen. Die sind ja nicht nur im vorderen Bereich zum Sitzen, sondern weil das ja ein offenes Geschichte ist und nur mein Glas doch oben, stehen die nach oben auf verschiedene Ebenen. Also es sind ja noch 3 Balkone, wenn man es so haben möchte, diesen offenen Platz da umrunden. Und die stehen da alle auch und schauen runter. Also es ist gigantisch viel. Man könnte sagen, ist ja nur eine Einkaufshalle. Das sind Dimensionen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist, die haben ja ein Riesengerüst, wo dann hinten nur noch die Technik steht und die Fotografen, die dann wirklich auf dem 4. Stock quasi stehen. Also es ist gigantisch. Ja. Ja, und dann kommt man da runter und dann ist man eigentlich nur noch froh, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert ist. Naja, ja. Fast nichts Schlimmes. Ja, also das mit den, mit den Flügeln, die nicht aufrecht, sondern einmal quer lagen, das muss ich jetzt auch noch kurz erklären. Und zwar ist es so, die lagen nicht genauso, wie wir es eigentlich gebraucht hätten. Sie lagen zwar schon richtig rum, weil ansonsten wäre es noch lustiger gewesen, glaube ich. Ja. Aber sie lagen halt nicht an der korrekten Position. Dann als wir an der Stelle waren, wo ich die Flügel hätte hochnehmen sollen, war das Problem A, ich bin mit meinem Handschuh in dem Klett hängen geblieben. B, wäre so ein bisschen draufgestanden, so ein bisschen, aber nicht viel. Das heißt, ich habe sie auch nicht richtig hochgekriegt. Und dann war noch, dass ich gar nichts mehr gesehen habe und ich mich auch in der Zeit verschätzt habe. Und dann waren sie halt einmal komplett schief. Ja. Ja, ich ging dann hoch, mach den Kontrollblick so nach links, guck so, ich so... Oh mein Gott. Ja. Man sieht es auf der einen Aufnahme auch so richtig. Ich schaue so wie ein verschrecktes Pferd. Ja. Aber Mai, es kann passieren. Es hat uns komischerweise keiner auf diese verdammt schiefen Flügel angesprochen. Ja, und wenn wir es erwähnt haben, kam immer so, ach, nicht so schlimm. Ja, keine Ahnung. Also war schon verdammt schief. Deswegen waren wir froh, dass es auf der Konichi echt funktioniert hat. Okay. Aber was war jetzt nochmal die Handlung, also was ihr dann dargestellt habt? Also das... Also die Handlung war ja Vampire Night. Es ist ja so, dass Yuki, die Hauptcharakterin, eigentlich eine Vampir, ein Vampir ist, wurde aber dann als 6-Jährige, wo eben sie angegriffen wurde, die Familie getötet wurde, wurde ihre Erinnerung genommen und sie wurde zum Menschen. Fortan hat sie quasi 10 Jahre dann als Mensch gelebt, ohne dass sie wusste, dass sie Vampir ist. Aber der innere Vampir wollte halt dann doch mal wieder endlich raus aus sie. Und Zwiegespräch und dieses Problem, was wir da haben wir quasi angesprochen. Und zwar, wenn sie dann quasi zum Vampir wieder wird, also es ist so ein schleichender Prozess, sieht sie halt auch zum Beispiel überall Blut an den Wänden und alles Mögliche. Und ihre Kraft ist es ja, wie gesagt, diese Blutschmetterlinge. Und das sind halt auch wieder Originaltexte aus dem Manga gewesen. Und es geht halt darum, zu akzeptieren, was man ist. Und es ist halt dann auch Tag und Nacht. Das ist natürlich dann auch eine Anspielung auf die Liebe von Zero und Kaname, wenn man ganz tief reingehen möchte. Aber da sind wir halt abgegangen. Wir haben wirklich gesagt, akzeptieren, was man selber ist. Ja, und die... Aber erst einmal, indem man gegeneinander kämpft. Ja, es ist halt natürlich, klar, es ist natürlich, man kämpft natürlich gegen Ängste kämpft man immer an. Das ist ja das, was wir auch im ersten symbolisiert haben. Wer war jetzt wer? Also wer waren jetzt die Ängste? Sie war im Prinzip, Ängste kann man jetzt nicht so sagen, also das war ja, letztens waren es ja die Ängste perfundiziert. Diesmal war es die menschliche Seite. Also den Vampir dann in dem Fall wäre dann... Also Vampir war ich, das war dann die Yuki Kuran, das war das lange Kleid. Genau. Und das Kindliche, das Verspielte, das war ich dann, das war dann die menschliche Yuki. Ja. Genau, in einem kürzeren Kleid. Und es ist dann halt wirklich so, Yuki sucht sich ja immer selber und sie möchte eigentlich, den Tag liebt sie ja auch und sie möchte eigentlich das auch nicht aufgeben, aber sie möchte ja eigentlich auch, weil da auch Kaname ist, den sie ja so ungesagt, weil eigentlich dachte zu lieben, folgen und ja, und das ist dann halt dieses Gespräch, dann wo wirklich die Vampir-Yuki sagt so, du kitzelst mich eigentlich die ganze Zeit raus, du willst, dass ich erwache, du willst, dass die Vampirseite von dir erwacht, aber du lässt es trotzdem nicht zu. Lass es doch zu, das bist auch du. Ja, und schlussendlich hat man natürlich davor Angst, sie kämpft dagegen an quasi, das war dann dieser Zwischenkampf dann, wo dann schlussendlich aber durch den Biss quasi, sagt sie ja, gibt die menschliche Yuki ja dann doch noch auf. Aber am Anfang war die menschliche Yuki alleine, weil sie eigentlich keinen Zugang zu den Menschen so richtig hatte und ja eigentlich immer die Nacht wollte. Und schlussendlich ist dann am Schluss die Vampir-Yuki alleine, weil jetzt beginnt ihre Einsamkeit in der Nacht, wie es am Schluss dann eben auch heißt. Ja, und die Flügel am Schluss, die waren halt so ein kleines Gimmick, weil das sind halt auch ihre Kräfte. Es wird in einem Kapitel auch mal gezeigt, dass sie dann Flügel bekommt, so Blutschmetterlingsflügel. Und wir dachten, naja, WCS, komm, wir müssen da noch ein bisschen was draufhauen, hauen wir da Flügel hinten drauf. Ja, die haben geglitzert. Ja, sie haben geglitzert, weil irgendwas muss ja schließlich glitzern. Ja, wir haben ja nicht so viel geglitzert. Alle anderen Teilnehmer haben geglitzert, wir haben nicht so geglitzert. Egal. Das ja. ist mir gar nicht so aufgefallen mit dem Glitzern. Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass eigentlich, also mit ganz wenigen Ausnahmen, es gab Ausnahmen, aber bei allem irgendwo ein Kampf, der das Zentrum gewissermaßen darstellte. Ja. Also ja, ganz ja wenige, irgendwie. Also Amerika war keiner. Die hatten ja dieses, was war das, Alice im Wunderland ja, oder ja. so, genau. Das sind aber auch Trends. Also man muss sagen, das war ja auch dieses Jahr, der Konichi-Vorentscheid war ja sehr dominant durch Kämpfe. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich meine, ich kann es natürlich auch nachvollziehen, weil irgendwo da kannst du halt was darstellen. Und jetzt so gerade so dialogische, ich muss ja gestehen, ich hatte diesen Dialog einfach nicht verstanden, weil es gab keine Untertitel und mein Japanisch war jetzt nicht ganz so gut, dass ich es jetzt komplett verstanden Deswegen hätte. Deswegen haben wir es in Deutschland ja auch nochmal auf Deutsch ja. gemacht. Ja, es ist ja, also Auftritt WCS ist so eine schwierige Geschichte. Es ist ein komplett anderes Art und eine andere Art und Weise, sage ich mal, als wir Deutschen. Wir Deutschen erzählen gerne Geschichten. Jetzt ist es so, in Japan möchten Japaner, sieht man ja auch an ihren Städten, an allen möglichen, sie möchten immer sehr viel gern Aufregendes haben. Und es ist natürlich das Schwierige, man hat uns auch öfters früher davor gesagt, also allen Teams, wenn ihr es nicht könnt, vermeidet Japanisch zu reden. Englisch kann man aber auch nicht nehmen, weil das verstehen die ja nicht. Und es findet ja in deren Land statt. Das ist es eben das Problem. Also gibt es sehr viele stumme Auftritte. Und natürlich, was kann man dann noch machen, was sehr, sehr natürlich aufreizend ist, weil wenn man keine langen Geschichten, Stories erzählen kann. Ja, schon, weil der Auftritt bloß, wie viel, 2 Minuten, 3 Minuten oder 2,5 so? Minuten. 2,5 Minuten, ja. Genau, und da bietet sich natürlich ein Kampf sehr ja. gut an, weil dann kann man natürlich zeigen, dass es sehr aufregend ist, dass es sehr, also Japaner möchten gerne Magic-Shows sehen. Und wir hatten halt Glück, wir hatten eine Freundin, die Jule, die hat eben, wie gesagt, seit 10 Jahren spricht die Japanisch und deswegen hat sie es für uns aufgenommen und deswegen hatten wir, also wir haben auch ein paar Japaner gefragt, die haben gesagt, ja, wir hatten ein sehr flüssiges und schönes Japanisch, das fand ich dann auch sehr schön, aber bei den meisten, also bei den Russen hat man es dann auch gehört und es wird dann halt dann sehr gerne auch, ja, dann abgelehnt von denen, weil es ist wie aber bei es uns. Es gab ja eigentlich schon viele Teams, die dann auf Japanisch auch geredet hatten. Ja. Ich glaube, welche, die Indoneser auch oder die Malai. Ja, ja, es haben also viele sicher, also auch Japanisch gesprochen. Die Indoneser hatten ja auch die Japanisch konnten. Ich meine, ich stelle mir das ja lustig vor aus Japaner Sicht. Also ob die dann jetzt auch schon anhand von dem Dialekt quasi erkennen können, aus welchem Land das ist. Weil also ich meine, so mit Englisch geht es ja teilweise, können das die Amerikaner, dass die sagen, ah, das ist ein deutsches Englisch, was du da gerade sprichst. Oder ja, so. Das ist ja bei uns genauso. Das ist eben das, wo wir uns auch lange überlegt haben, wie wir das machen. Und jedes Team, wo ich sagen muss, egal Deutschland oder ein anderes, es muss es für sich selbst entscheiden und wissen, was für Möglichkeiten es hat. Weil auch wir, Hand aufs Herz, wenn jemand auf die Bühne geht, auf die Konnichi und der möchte es gerne international sprechen oder sowas. Oder wir sehen es auf der Anime-Con, die halt dann auch Englisch sprechen und wir merken, das ist halt ein sehr holpriges Englisch, stört es den Fluss sofort in dem Auftritt, weil dann redet nur noch jemand über das, die schlechte Aussprache oder über die witzige Aussprache. Was natürlich in dem Moment gemein ist, weil auch die haben sich verdammt viel Mühe gegeben. Und das muss man halt dann immer abwägen. Also wir haben uns auch überlegt, wir sprechen es dann ein. Und es klang bei uns, dass wir halt uns sehr, sehr bemüht haben. Und es wäre halt auch nicht gut gewesen. Und deswegen haben wir das dann wirklich einsprechen lassen. Wir haben es auch Beta lesen lassen. Also es war wirklich von 5 Japanern durchgesegnet worden. Sonst hätten wir gesagt, wir waren kurz davor auch zu sagen, wir machen einen stummen Auftritt. Ja. Es war halt wirklich so, es war eine schwierige Entscheidung, wo wir uns ehrlich so viele Nächte den Kopf zermartert haben, was machen wir? Du hast nur diese eine Chance. Und wenn du es versaust, dann ist jemand böse oder lacht über dich oder du verlierst Punkte oder ist dir es dann das nicht wert oder ist es dir nicht wert? Also man macht sich sehr, sehr viele Gedanken. Und diese Kampfgeschichte ist halt dann wirklich das, was man sehr schnell mit schönen Effekten, man kann da so viel Symbolik reinbringen, ohne zu sprechen. Und deswegen nehmen viele gerne den Kampf an. Okay, also, ihr wart ja relativ am Anfang dran, in dem ersten Block, und hattet ihr dann frei, konntet ihr den Rest angucken? Ja, also wir konnten dann, hinter der Bühne war ein Monitor, da konnten wir uns dann auch alles angucken. Und da haben dann eigentlich auch alle Teams, die schon fertig waren, haben sich auf jeden Fall davor gelümmelt, mit was zu essen, mit was zu trinken, gelegentlich mit einem Becher Eis oder so, weil wir sind super versorgt worden hinter der Bühne. Und gelegentlich hat auch ein von den späteren Teams immer wieder mal in den Monitor geguckt und geschaut, was läuft gerade. Aber die meisten, die noch nicht dran waren, haben sich halt dann wirklich auf den Auftritt konzentriert und waren bei ihren Requisiten und alles. Ja, aber war ganz lustig da vor dem Bildschirm. Ist halt, man hat halt immer das Team, das gerade auf der Bühne war, von hinter der Bühne noch mit angefeuert und hat halt immer gehofft, dass alles so funktioniert, wie sie es geplant haben. Ja, es waren so super Auftritte. Also ich muss gerade auch sagen, Mexiko hat mich so baff gemacht. Das waren die Xenosaga-Leute. Genau. Das waren die zwei Mädels. Die haben sich so gefetzt. Das war der Hammer. Also sie hatten eine richtig gute Kampfchoreografie, richtig klasse. Weil da waren ja die Koreaner, glaube ich, auch wieder ziemlich krass. Ja. Ich muss sagen, ich war von Mega Man nicht begeistert. Die Kostüme waren nicht so schön. Und im Gegensatz also zu den Mädels, die hatten einen Ablauf mit Höhen und hatten auch richtig gute Bewegungsabläufe. Die anderen haben halt einfach nur stumme Kampfchoreografien gemacht. Ja, also der Unterschied jetzt zwischen Korea und Mexiko für mich war jetzt halt, Korea hat halt einfach gezeigt, jo, das können wir alles. Und Mexiko hat halt wirklich einen Kampf gezeigt. Die haben sich halt wirklich auf der Bühne geprügelt, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, und auch nicht nur einfach, sie hatten auch eine Storyline. Ja. Also die hatten wirklich einen Anfang, einen Höhepunkt, eine Mitte und einen Ablauf, und während die anderen halt meiner Meinung nach Steno waren. Ja. Aber es waren auch so wunderschöne andere Auftritte. Also mir hat England auch sehr gut gefallen mit Final Fantasy, mit Kafka natürlich. Mhm. Und vom Sechser von Final Fantasy. Genau, ja, vom Sechser. Das war so toll. Mhm. Und auch die Kingdom Hearts Leute, wo sie in diesem Freeze standen mit dem Spiegel, wo ein Spiegel dann wurde, weil sie es ja überkleben mussten. Wunderbar, echt ganz großes Kino. Das war sehr cool, ja. Aber man kann sich das ja alles noch ansehen. Also das war diesmal technisch sehr gut gemacht. Ja, man konnte es per Livestream anschauen. Ich habe auch viele, es war mal wieder, wie jedes Jahr, Animex-Treffen München. Und es ist dann, bei euch war es abends, bei uns war es nachmittags und gerade Zeit, die Tür aufzusperren. So saß klein Anni an der Kasse mit dem Münchner Laptop. Ne, es war da nicht mehr so viel los, es war schon später irgendwie. Und hat versucht, Gallis Eintrittssystem wegzuklicken und Internet ranzuholen. Ja? Das hat aber nicht ganz so geklappt. Aber so, ich habe zwar nichts gehört, aber ich habe es gesehen. Das war schon ganz nett. Ja? Dann kamen Leute, ich möchte gerne bezahlen. Ja, gleich. Das war ganz nett, ja. Aber das kann man sich jetzt auch noch ansehen, glaube ich. Mhm. Ja. Wir suchen einen Link. Schaut es euch an. Ja. Genau. Und so. Gewonnen hat dann am Ende Italien. Italien. Ja, Italien ist der Grand Champion 2013. Mhm. Verdient. Verdient. Also wirklich, definitiv. Ich kann es nur unterschreiben. Dieses Kostüm in der Machart, es sah aus wie ein BMW von oben mit der Lackierung. Ohne Scheiß. Es ist saugeil. So was habe ich noch nie gesehen. Ja, und die waren alt. Die waren 45. Ja, der eine war schon. Man hat ihre Bauchnabel gesehen bei der. Ja, also ja. So geil. So witzig. Also ich muss sagen, die haben auch so viel Scheiß gemacht. Was hatten die denn sonst an? Also ich meine, die haben ja sicher nicht, die haben ja nicht vier Mechas irgendwie im Gepäck. Die hatten halt eben ihre Mechas fürs Finale. War ja eine alte Serie, Marcin Kaiser. Und die haben doch auch Kamen Rider gemacht, oder täusche ich mich? Yattaman. Yattaman ist auch so eine ganz alte Serie. Das waren die beiden mit dem Bauchnabel, mit dem, wo sie ihre Wampe vom Prinzip haben raushängen lassen können und dann so ein Silikon-Bauchnabel draufgepappt noch. Und ansonsten hatten sie noch, das war sogar Tiger and Bunny, also relativ aktuell, das waren zwei so Polizisten oder sowas, auch mit so Wuschelkopf und alles. Die waren so witzig, also die haben auch echt immer gut Party gemacht und die hatten gut Stimmung. Also das muss man sagen, bei sehr vielen Teams, also man hatte in der kurzen Zeit, 11 Tage, die ganzen Namen kann man sich dann auch nicht merken und man spricht sie dann irgendwann nur noch mit den Ländernamen an, so, hey Germany, what goes on? Also es ist echt super witzig und man ist ja wirklich nie alleine, also man geht dann einkaufen, dann sieht man die anderen so am Abend, dann kommst du noch mit kurz rüber, ich sag, ja klar, mache ich. Also es ist wirklich total witzig, eine gute Stimmung. Ja. Und nach diesem Finaltag war es ja dann 12:30, wo wir endlich wieder hinten also quasi im Hotel waren, weil es wird dann ein Preis verliehen, dann macht man Gruppenfoto, dann kann man nach hinten, dann muss man seine Wand und alles Mögliche einpacken und dann geht man wieder zurück zum Hotel und es ist dann wirklich 12:30 nachts und dann an dem Tag ist man sowas von geschlaucht und geredert, man ist da fertig, also man kann da nicht mehr, also man denkt sich dann an, also man vergisst dann irgendwie so, was war das, der Finaltag? Ach, Bett. Okay, also ihr seid danach auch ins Bett gefallen, nicht irgendwie noch Party machen. Nee, also sogar die Italiener habe ich unten getroffen dann noch. Wir haben ja nur unten in der Lobby Internet gehabt, nie auf dem Zimmer, deswegen gab es so wenig Informationen vom Sherry Sky, weil es war das Problem, wir waren ja nie in der Lobby. Ja. Wir waren eben unterwegs. Und da bin ich dann hochgegangen, da warst du schon oben. Und da habe ich dann noch einen von Italien getroffen mit seiner Freundin und hat auch gesagt, er geht jetzt nur noch was zu essen kaufen und dann schlafen. Da habe ich auch gesagt, ja, nichts mit Party, komm, du hast jetzt gerade die Weltmeisterschaft gewonnen, hey, komm. Also morgen, nicht heute. Es waren alle ziemlich tot. Ja. Ja, und am nächsten Tag, das war dann der Sonntag, war meiner Meinung nach das geilste Event, das war die Osu-Parade. Genau, beim Osu-Tempel. Ist ja auch immer sehr bekannt, dieses Bild, da der Tempel im Hintergrund und dann die Treppe runter, die ganzen Cosplayer. Das ist eines der bekanntesten Bilder, glaube ich, die es jedes Jahr vom WCS gibt. Mhm. Und ja, also dieser ganze Bezirk um den Tempel rum war voll gestopft mit Cosplayer. Ja, anders als die anderen Paraden. Die anderen Paraden waren halt normale Menschen, also so angezogen normal, vor allem hier und da ein paar Cosplayer. Aber es waren Massen von Cosplayern und es war nur so eine kleine Schneise für uns, dass wir da durch konnten irgendwie und da waren wir voll von den Socken. Also wir haben ja schon viel erlebt jetzt in den letzten 10 Tagen, das hat uns echt, da waren wir fertig und da hatten wir dann Sword Art Online an. Genau, das waren dann Kostüm Nummer 4. Ja. Ja, ich habe aufgepasst. Ich habe drauf gewartet. Also bei denen hatten wir ja länger überlegt, ob wir die mitnehmen sollen, weil sie halt doch recht warm sind und es soll ja in Japan recht warm sein. Haben wir gehört? Ja, wurde aber uns mal gesagt. Die Kostüme sind so schön. Ja. Ja, wir haben dann, auch super. Wir haben dann am Schluss, also irgendwann haben wir gesagt, ach komm, vollkommen egal, wir nehmen es jetzt mit, weil die mögen wir auch furchtbar gerne. Das sind auch mit so die neuesten Kostüme, die wir haben. Wir fühlen uns wohl da drin und das ist ganz, ganz wichtig für alle, die mitmachen und die dorthin fliegen und dorthin fliegen wollen. Macht Kostüme, wo ich hundertprozentig wohlfühlt. Es ist so wichtig. Genau, weil es bringt überhaupt nichts, wenn ihr sagt, oh, die Kostüme kommen bestimmt ganz toll an drüben und dann tragt ihr sie und fühlt euch gar nicht wohl und wollt eigentlich nur noch raus. Mhm. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja. Also, und mit Swordart hatten wir da echt Spaß da und waren diese Menschenmassen und die Parade ging auch ziemlich lang. Ja. Wir hatten so Spaß und das ist dann wirklich so, dann sind die anderen Kostüme und dann läuft, wir sind da hingelaufen, wir waren erstmal total baff und dann lief da auch so ein Kirito und sah uns und wir so, hi, und er so, oh mein Gott. Und dann hört man auch von allen Seiten, Lies, Asna, Asna, Lies, Asna. Und das ist total witzig. Also sie rufen dich dann wirklich nach deinem Charakternamen, es war bei den anderen Paraden weniger. Ja, das ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es bei den anderen Paraden nicht so war. Also bei der Osu-Parade war es auf jeden Fall sehr auffällig, weil du bist wirklich so angefangirlt worden vom Prinzip her. Es war einfach, weil die Leute hatten einfach auch wieder so Spaß und sie waren glücklich, dass sie auch die Charakter dann auch gesehen haben und dich dann gesehen haben. Und das macht wirklich Spaß, weil man sieht so richtig, die haben so richtig Freude daran. Ja. Das ist dann scheißegal im Prinzip, wie du aussiehst. Das war noch wie 2004 im Prinzip. Die haben einfach nur, die sind froh, dass sie dich in dem Kostüm sehen. Das ist einfach witzig. Und wir hatten ja Kingdom Hearts Leute vor uns und die waren auch total beliebt. Mhm. Wir haben dann angefangen, mit denen dann noch so rumzuflirten und alles und dann fanden die anderen das so witzig und man kann da echt so viel Spaß und Scheiß machen. Also solche Paraden sind ganz witzig. Ja. Also es war wirklich wirklich cool. Mhm. Also es hat unglaublich Spaß gemacht, diese Parade zu laufen. Mhm. Und dann, war das dann auch schon das Abschlussding oder kam danach da noch kam was? Noch was am Abend, hatten wir unsere nächste Karaoke-Party. Ja. Dann hatten wir unsere letzte Karaoke-Party und die ging dann auch wieder so bis um 11 Uhr nachts. Es war dann auch Abschluss, da waren sogar noch mehr Menschen. Wir hatten dann auch zwei Floors mehr. Mhm. Also es war echt witzig. Und dann für Montag mussten wir alles packen, weil wir mussten auschecken, weil wir hatten so eine Special-Tour noch bekommen. Von Montag auf Dienstag durften wir in einen Onsen direkt am Meer. Und es war halt saugeil. Ja. Also das Essen, ich kann euch sagen, Leute, das war der Hammer, was die da aufgetischt haben. Ja, und es kam immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann saß keiner mehr am Platz, weil irgendwie nur noch Party gemacht worden ist. Und ja. Das arme Essen, ich denke so, ja, das ist so lecker. Man konnte irgendwann auch nicht mehr. Ja. Und die heißen Quellen, es war also echt ein Erlebnis auch für sich. Es war schön. Ja. Und dann hatten wir ein Feuerwerk noch am Abend. Ja, und dann Dienstagmorgen, das war dann im Prinzip der letzte Tag, der 11. Tag. Der ist dann, ja, der war dann wirklich am 12 Uhr im Hotel auschecken. Und dann warst du im Prinzip fertig. Frei. Frei. Fertig. Schluss. Und du konntest dann entweder, wenn du halt gesagt hast, ich kann es mir nicht leisten, länger zu bleiben oder sowas, bist du wieder nach Hause geflogen? Oder manche oder sind du bist länger geblieben. Ihr seid länger geblieben, oder? Ja, wir sind länger geblieben. Ja, wir haben genau erstmal Urlaub gebraucht. Okay. Genau. Und dann so noch ein bisschen Rest Japan angeschaut. Oder ja, wie? Also man muss doch sagen, wir zwei sind dann bei einer Freundin untergekommen, bei Nancy. Die wohnt da seit 1,5 Jahren in Nagoya und arbeitet dort. Und da durften wir in ihrer Wohnung 2,5 Tage sind wir dann noch geblieben. Genau. Und die erste Nacht, da sind wir am Abend dann essen gegangen zusammen und dann sind wir zwei eigentlich, bis am nächsten Tag um 12 Uhr haben wir zwei durchgepennt, weil wir einfach so Schlaf nachholen mussten. Das ist immer so gemein, wenn man in einem fremden Land ist, ne? Und man weiß, es ist überall um einen rum, sau viel Neues und cool und bla und man liegt im Bett. Ne? Ja, aber es braucht so ein schlechtes Gewissen, das kenne ich. Ja, das schon, aber wir haben es wirklich gebraucht, also wir waren einfach so fertig. Mhm. Also es ist eine Erfahrung für sich, weg. Es macht wirklich Spaß. Es ist aber auch unsagbar anstrengend. Es gab auch bei mir mal den Moment, wo ich gesagt habe, ach, ich könnte mich mal, ich packe jetzt meinen Koffer, ich gehe jetzt, ich mag nicht mehr. Weil man einfach irgendwann so, man rennt schon von Termin zu Termin und man ist halt keine Minute allein. Aber wenn man dann allein ist, findet es mal auch schade, weil man möchte die Zeit mit den anderen verbringen. Es ist also wirklich wie, überlegt euch einfach 11 Tage Konichi. Ja, ja, vom okay. Prinzip her, also es ist vom Prinzip her wirklich vergleichbar mit 11-Tage-Convention. Mhm. Zudem, dass ihr nicht nur rumsitzt, sondern doch noch dann irgendwelche Paraden haltet, irgendwelche Auftritte habt, irgendwelche Proben habt, irgendwelche Interviews habt. Weil permanent ist ja auch, bevor du wartest und sowas, sind da irgendwelche Fernsehkameras und die fragen dich dann auch immer was. Da musst du immer Interviews dazwischen geben. Und das ist natürlich dann schon viel, viel Arbeit, aber es macht schon Spaß. Ich sag immer, es ist hübsch hässlich. Also es lohnt sich auf jeden Fall, weil allein durch die Kontakte, die man knüpft mit den Cosplayern in den anderen Ländern, die Freundschaften, die man aufbaut. Das ist, allein das ist es wert, weil du lernst einfach so tolle Leute kennen, so kreative und talentierte Leute und du kannst so viel von denen lernen. Ja, neue Techniken. Ja. Also echt, was wir weitergeben konnten und was wir von anderen lernen konnten, ist echt fantastisch. Ja. Also wer jetzt nächstes Jahr fliegt, steht ja jetzt inzwischen fest. Ja, genau. Oder? Genau. Also ihr durftet ja traditionell auf der Konichi dann, also auf der Konichi ist ja immer der Vorentscheid. Ja. Die organisiert das ja mit. Und durftet ihr natürlich traditionell dann das moderieren. Genau. Richtig? Genau. Und hat das Spaß gemacht? Oh. Also ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich habe verdammt schnell geredet. Und ja, Dani war irgendwie total blockiert. Ja, du hast mich ja nicht zu Wort kommen lassen. Nein, du hast nie geantwortet. Ja, ich muss auch mal überlegen. Wir können nicht warten 5 Stunden. Ja. Das ist aber auch schon gemein, weil bei einer Konichi-Bühne kriegt man sehr wohl mit, dass da sehr viele Menschen vor einem sitzen. Ja. Da hat man schon immer Angst, dass man Blödsinn labert. Das kenne ich auch. Das habe ich schon, dafür habe ich schon gesorgt. Das reicht mir bei einer Animuk-Bühne schon, von daher. Vor allem, wenn man dann zum 5. Mal dieser tolle Workshop sagt. Weil man keine Adjektive kennt. Ja, und dann lässt man halt einfach meinen Workshop raus. Ja, genau. La, la, la, la. So. Und auf jeden Fall habt ihr das Ganze dann moderiert. Ja. Genau. Das Schöne war halt, wir durften unseren Finalauftritt nochmal zeigen. Und das ist halt ganz hübsch, weil es haben wir ja für Deutschland gemacht. Also wir sind ja für Deutschland. Natürlich haben wir es auch für uns gemacht. Wir haben ja auch uns überlegt, was sollen wir machen. Es hieß ja auch bei uns mal, wurde ein Kritikpunkt gebracht, ja, Deutschland hat wieder keinen Titel nach Hause gebracht. Hätten wir gerne, geben wir zu. Aber dann hieß es so, ja, man hätte ja auch analysieren können, was die letzten Jahre gewonnen hat und nach dem Prinzip dann gehen. Super, das geht auch 100% dann auf. Ja, also wir haben auch gesagt, also schämt euch, dass ihr nicht 4 Jahre an Mechas gebaut habt. Wir arbeiten also nächstes Mal in 4 Jahren. Ja, genau, das noch mal. Genau, in 4 Jahren. Jetzt haben wir ja 4 Jahre, das haben wir ja gelernt. Nein, nein. Ein Traum. Nee, also wir haben uns gesagt, wir sind mit Herz und Seele dabei. Wir sind mit Herz und Seele auf der Bühne, nicht nur beim WCS, beim DCM, wir zusammen bei Monogatari, damals mit dem TNS. Und wenn wir mit Herz und Seele auf der Bühne sind, möchten wir die auch nicht betrügen für einen Sieg. Wir haben dann gesagt, wir sind mit unserer Art von Auftritt nach Japan gekommen und dann möchten wir uns auch da präsentieren. Das ist auch wichtig. Ja. Was ich auf Twitter noch ganz oft gesehen habe, war die Frage nach der Platzierung. Gab's dieses Jahr sowas nicht, oder? Dass von Anfang bis Ende durchplatziert wurde? Ja, es wurde nicht öffentlich gemacht. Okay. Also es gibt eine Liste, aber die haben wir nicht erhalten. Zur gegebenen Zeit. Also es war aber die Jahre davor schon, dass das Jahre immer öffentlich gemacht wurde, aber dieses Jahr war es eben anders, habe ich das richtig verstanden? Letztes Jahr war es ja auch eingeblendet, da hat man es direkt danach dann gesehen, das war ja diese Liste. Dieses Jahr haben sie gesagt, wollen sie es nicht machen, sie kriegen die Supporter dann per E-Mail zugesendet, zur gegebenen Zeit haben wir es noch nicht erhalten. Okay, also ihr habt es halt einfach gesagt bekommen und gut ist, ne? Also sprich, es gab die Sieger und es gab dann noch die Ehrenpreise, bestes Kostüm war das bestes noch? Kostüm, oder? Bestes Kostüm, beste Audio, dann Zuschauervoting bei diesem Nico Nico Livestream. Genau. Da wurden halt die mit der höchsten Beliebtheitszahl wurden dann nochmal zu einem Mini-Voting am Schluss gebracht, deswegen hat das am Schluss auch so lange gedauert, weil dann die Zuschauer am Computer nochmal endgültig abstimmen konnten, wer soll den jetzt kriegen, dann beste Performance und das war's, glaube ich. Ja, das war's. Ja, Perückenpreis. Award, oder? Perückenpreis. Perückenpreis. Ja, das ist Kostüm, Brother Award, das ist bestes Kostüm. Das ist das beste Kostüm, okay. Ja. Genau. Stimmt, der Perücken Award, und den erinnere ich mich auch. Also wir entschuldigen uns da natürlich ganz arg, dass wir keinen Preis mit nach Hause genommen haben. Ich hoffe, man steinigt uns jetzt nicht. Also ich hoffe einfach mal, dass Deutschland sagt, sie waren stolz, sie können sich identifizieren mit uns und sagen, hey, das ist Deutschland. Und dann sind wir eigentlich ganz glücklich damit. Ja, ja, ihr habt ja auch extra nochmal für die Konichi, da wird das ja dann wiederholt. Das hatten wir vorhin gerade, wir haben bloß ein bisschen blöd durcheinander geredet. Ne? Dann nochmal wirklich das auch auf Deutsch aufgenommen. Das fand ich persönlich sehr schön, dass hat, glaube ich, das letzte Mal das einfach aus zeitlichen Gründen das Team davor nicht geschafft gehabt. Nee, die Teams davor haben immer die Original-Audio genommen. Also wir waren jetzt, glaube ich, die ersten. Ja, wobei das Team davor hatte ja auf Englisch gemacht. Genau. Das waren die Rainbow Riders, das konnte man ja auch so verstehen, aber die anderen. Davor war es auf Japanisch, halt immer, das war ein bisschen doof. Genau, die Teams davor haben halt immer genau die gleiche Audio genommen, die sie auch in Japan dabei hatten. Und wir haben halt gesagt, nee, es ist der deutsche Vorentscheid. Wir wollen, dass das deutsche Publikum auch versteht, was wir sagen, nachdem wir auch einen sehr textlastigen Auftritt hatten. Mhm. Wir nehmen es nochmal auf, ist ja jetzt nicht so der Mega-Aufwand. Ja, das Problem war nur einfach, wir waren dann so auf die Japanischen getrimmt, dass wir dann teilweise unsere Einsätze nicht hatten und dann auch das Japanische, also simuliert haben. Also ich habe teilweise an das Japanische gesagt, nicht das Deutsche auf der Bühne. Also ich auch. Ja, es dachte auch so, Moment, nein. Weil wir einfach so trainiert waren auf die. Eben, das trainierst du ja viel öfters als dann ja. Sozusagen da die Wiederholung. Ja. Ja, vor allem, weil unsere Freundin auf einmal, also bei mir gerade so das Aggressivere, so das Japanische voll den Tempo gegeben hat. So. Und habt ihr dann auch... Ihr wart ja dann sozusagen live dabei auf der Bühne beim Vorentscheid. Da werdet ihr die Auftritte ja weniger gesehen haben, die aktuellen von 2013. Doch, von der Seite haben wir es sehen können. Ja. Oh, schön. Das ist selten. Ja, also es war uns auch wichtig, weil wir wollten natürlich sehen, was da kommt. Wir hatten natürlich die Liste mit, wer teilnimmt, bekommen davor und mit was für Serien. Und da waren wir natürlich sehr, sehr aufgeregt. Und ich muss sagen, also ich war froh, dass ich nicht in der Jury saß. Also, Also ich hätte nicht entscheiden wollen. Das waren so tolle Kostüme und so, was ich halt jetzt von der Seite gesehen habe, super Auftritte. Mhm. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal die Videos online angucken. Das habe ich jetzt bisher leider nicht geschafft. Mhm. Aber ich schaue es mir auf jeden Fall an, weil das waren einfach so tolle Teams. Mhm. Also mit wunderbaren Ideen wirklich. Also in den letzten Jahren, finde ich, ist es eine unglaubliche, krasse Steigerung gewesen. Ja. Also ich habe das Gefühl, der Vorentscheid wird von Jahr zu Jahr härter. Mhm. Jetzt nicht, dass man sagt, die Teams feinden sich an, weil das war wieder eine super Stimmung hinter der Bühne und auch am Tag vorher bei der Besprechung. Mhm. Also aber es wird halt härter, was sie auf der Bühne präsentieren. Genau. Also da sind sie sehr kreativ geworden. Ja. Schade war natürlich, dass ein bisschen weniger Teams da waren als angemeldet. Es waren von 20 nur 12. Genau. Ja, dieses Jahr sind extrem viele ausgefallen, auch teilweise einfach kurzfristig durch Krankheit oder sowas. Also da muss ich auch sagen, klar, wenn man nicht fertig wird, ist es schade, ist auch ein bisschen ärgerlich, weil vor allem gerade, wenn man nach Japan will, das ist so Stress, da muss man halt wirklich alles haben und da muss man wirklich im Time arbeiten. Aber ich sag halt einfach, Leute, wenn man krank ist, dann ist man halt krank. Und dann heißt es nicht nur, das konntest du deine Infektion nicht vorher wissen. Nein, kann man nicht. Und dann soll man auch aufhören, da... Das war halt blöd, ne? Und gerade vor allem, wenn man sich auf sowas Stressiges vorbereitet, dann ist man halt einfach anfälliger. Gesundheit halt so, geht davor. Und dann denkt man natürlich nicht drüber nach und macht halt die Nacht durch, statt dass man schläft. Es ist nicht nur Nacht durchmachen, es sind halt wirkliche, richtige Krankheiten, die halt nicht was mit Cosplay zu tun haben, sondern wenn halt man wirklich einen Hexenschuss hat, dann hat man halt einen Hexenschuss, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Ja, ich meine, das ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, kurz vor der Konichi krank zu werden. Also der Trend ist ja, die Mode ist ja eigentlich immer gleich darauf, dann krank waren zu werden. Alle nach der Konichi krank. Echt? Ich hatte so einen Schnupfen, ich bin am Wochenende so flach gelegen. Auch, bei dir wusste ich es jetzt noch gar nicht. Ich bin die Woche danach erst krank geworden, weil ich undichte Schuhe anhatte und in den Regen gekommen bin. Also ich bin das hatte nichts mit der Konichi zu tun. Ich bin auf der Konichi krank geworden, weil ich beim Monogatari-Auftritt einen auf die Nase bekommen habe. Ja, stürmische Liebe. Ja. Ich war an der Kasse, ich habe ungefähr an 10.000 Leuten Karten verkauft, gefühlt. Mann, die Konichi wird immer größer. Ja. So, behaupt. Und wir waren am Samstag ausverkauft. Da waren so viele Menschen, ich sag's dir. Und ich glaube, das hat mich, bin schon mit einem Schnupfen reingegangen, und dann, oh Gott. Ach so, dann warst du das, die die anderen eingestellt hat. Genau, du hast halt jede einzelne Karte. Ihr dürft euch alle melden, bei Anni, sie ist schuld. Das ist gar nicht wahr. Naja, so. Habt ihr dann auch mitgefiebert, wer dieses Jahr denn gewinnen wird, also beziehungsweise nach Japan geschickt wird? Ja, natürlich. Ja, klar. Weil es haben halt auch sehr viele Freunde von uns teilgenommen oder Leute, die halt jetzt die letzten Jahre schon teilgenommen haben, mit denen man halt vorletztes Jahr oder das Jahr davor schon gefiebert hat, wer wird's denn? Und ja, da ist man natürlich dann auch sehr gespannt, wer von denen dann letztendlich den Flug gewinnt. Okay, und gewonnen haben, soweit ich es mitgekriegt habe, ich konnte leider nicht dabei sein, die Echan und die Katrin Kleeblatt. Genau, die Pilot Sisters. Die Pilot Sisters, genau. Da werden wir wieder bei den lustigen Teamnamen. aber die sind auch letztes Jahr schon, als mit Teamnamen Pilot Sisters angekommen. Genau. Kann das sein? Die waren habe ich wieder erkannt. Das war ja das Witzige, die hatten ja auch die gleichen Charakter damals wie wir gemacht. Die hatten ja Fushigi Yugi gemacht. Ah, genau, ich erinnere mich. Beide Miyaka gemacht. Und das Lustige war, bei der Abschlussveranstaltung letztes Jahr haben wir uns mit denen ja zwei Stühle geteilt. Das heißt, die saßen aufeinander und wir saßen aufeinander. Ja. Und dann sind die ja schon auf die Bühne gerufen worden, weil die beste Bewerbung gewonnen hatten. Mhm. Und da haben wir uns da schon voll gefreut, dass die einen Preis gewonnen haben. Ja, und dann sind wir halt irgendwann nachgerufen worden. Ja, und jetzt fliegen die dieses Jahr und da freuen wir uns natürlich unglaublich, weil es war ein schöner Auftritt, den sie gemacht haben. Sehr schön. Also es war ohne Worte wieder, was ich persönlich natürlich auch gerne mag. Und das haben sie sehr schön inszeniert, also diese Umziehtechnik, wie sie quasi die Blume angemalt hat. Sehr, sehr toller Trick. Und das ist das, was in Japan auch sehr gut ankommt, so dieses Trickreiche. Genau. So, und wollt ihr denen jetzt noch irgendwas auf den Weg geben, falls sie euch uns zuhören, hoffnungsvoll? Ja, also wir sollten auf alle Fälle schauen, dass wir uns diesen Fauxpas von letztem Mal nicht wiederholen. Hä? Und ihnen jetzt gleich mal alles Gute wünschen. Ja, natürlich. herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau. Alles Gute, ihr macht es bestimmt toll und lasst euch nicht ärgern und macht euer Ding. Genau, also wir möchten Ihnen auf jeden Fall, wir sind mit denen natürlich auch in Kontakt, wir werden Sie über das Jahr auch unterstützen mit allem das, was wir jetzt natürlich kennengelernt haben. Das weil auf jeden Fall. Vorbereitung ist wirklich das Beste. Also gechillt rein, wenn wir jetzt hätten noch dort nähen müssen oder bauen müssen, wie jetzt ein paar andere Länder, also nee. Ich wäre, glaube ich, wahnsinnig geworden, hätte ich da was machen müssen. Deswegen, fangt früh genug an. Ja. Plant alles. Aber ich glaube, die sind auch schon ziemlich in der Planung. Also was ich so mitbekommen habe, sind die schon auch dabei, ihre Kostüme zu entscheiden. Und genau, das halt ist ganz wichtig, dass man nicht nur fertig dort ankommt. Das hat uns also wirklich viel gerettet, dass wir fertig angekommen sind. Sondern dass man halt auch dort so hier ein paar Tipps und Kniffel und so, was man, weil man erwartet einiges, aber es ist halt dann doch trotzdem anders. Also es schlägt einen manchmal auch ein bisschen. Also im positiven wie auch im negativen Sinn. Es ist halt sehr andersartig. Und wenn man da gut vorbereitet ist, finde ich, ist es auf jeden Fall gut. Ja. Und das möchten wir, da unterstützen wir sie auch übers Jahr hinweg, wenn sie Fragen haben zu Dokumenten, wenn sie Fragen haben zu Kostümen, alles Mögliche. Zu lustigen Excel-Listen. Ja. Die Excel-Listen sind der Burner. Genau. Und was wir denen schon gegeben haben, so als kleinen Glücksbringer in Anführungszeichen, wir hatten uns noch eine Deutschlandfahne geholt, die wir mit nach Japan genommen haben. Wir haben sie jetzt nicht gebraucht, wir haben sie weitergegeben an das nächste Team und gesagt, hey, wir würden uns wünschen, dass ihr es brauchen könnt. Ja. Deswegen kriegt ihr von uns jetzt die Fahne. Und sie haben aber auch schon gesagt, egal wie es für sie jetzt in Japan dann läuft, sie geben auf der Konichi nächstes Jahr dann dem Team für 2015 auch die Fahne wieder weiter. Und das finde ich persönlich ganz, ganz toll. Da freue ich mich ganz arg drüber. Ja, also es ist auf jeden Fall viel Arbeit, was jetzt vor ihnen ist. Also nicht nur dieses das in Japan, das natürlich dann auch sehr sehr anstrengend und sehr schön ist, sondern natürlich auch die Vorbereitung. Also man darf es nicht unterschätzen, dass wir hatten jetzt 4 Kostüme dabei, die Requisiten, das Ganze davor. Also, aber es ist echt eine Sache, ein Erlebnis für sich. Und Also es ist auf jeden Fall die Aufwand und die Arbeit sehr wert. Mhm. Auf jeden Fall. Na schön. Na gut, wie geht's jetzt bei euch weiter? Du gibst ja Workshops wahrscheinlich weiterhin, oder? Ja, also ich mache jetzt erstmal ein klein bisschen Pause, weil ich hatte jetzt nicht nur die Teamleitung von Monogatari und dann natürlich WCS, dass es bei mir gleichzeitig lief. Und also, außerdem ist jetzt erstmal DCM. Ja. Animex-Projekt und so. Ja. Da sind die zwei ja auch so, treue das, Helfer. Das seid ihr auch dabei, ja, natürlich. Okay. Die Dani ist doch unsere Teambetreuerin, genau. Leutebetreuerin. Teilnehmerbetreuung und ich bin auch fachliche Leitung. Deswegen habe ich jetzt auch momentan doch relativ viel zu tun, weil es ist ja nicht mal mehr ein Monat bis zur Frankfurter Buchmesse zum Finale und da heißt es eben die ganzen Sachen planen, eben wer ist wann zur Kostümbewertung dran und habe ich alle Unterlagen von allen und ja, aber es geht, also genau. Da kann man ganz gechillt rangehen, wenn man nicht nochmal weitere Verpflichtungen hat jetzt im. Okay, und danach ist ja wahrscheinlich die Con-Saison erst einmal vorbei und es beginnt der Winterschlaf. Ja, also was wir jetzt auf jeden Fall machen, wir haben jetzt die letzten eineinhalb Jahre komplett durchgearbeitet. Also allein schon Monogatari hatte jeder von uns 8 Kostüme zu nähen. Jetzt dann natürlich WCS hatten wir jeder von uns 3 Kostüme zu nähen. Dann natürlich da die ganzen Sachen zu bauen. Also wir sind jetzt auch mal froh, dass wir etwas jetzt vielleicht auch mal nähen können, das einfach mal jetzt so einfach ohne Termin ist. Genau. Und einfach auch mal dieses ja. Real Life genießen, oder? Nein, ich sage das jetzt nicht Real Life. Ich habe ein Real Life und mein Cosplay ist auch mein Real Life. Also ich lebe in keiner Fantasiewelt. Absolut nicht. Sagen ja viele Real Life und nicht Real Life. Also ich meinte jetzt eher so Hobby, Beruf versus oder. Ja, aber das gehört alles. Also ich sage ja auch nicht zum Schachspieler. Ist das dein Real Life? Also weniger Cosplay nähen und mehr Animes gucken. Ja, das auf jeden Fall. Also ich genieße jetzt gerade so ein bisschen auch wieder einfach nur auf dem Sofa liegen. Abends nach Hause kommen, nach der Arbeit, auf dem Sofa liegen und natürlich Animes anschauen, die ich jetzt durch die verschiedenen Jahre Monate. Zocken, das ja. Das ist es bei mir momentan. Ich genieße es, mich einfach auf die Couch setzen zu können, ein bisschen was zu essen, was Leckeres zu trinken und einfach nur die Spiele, die ich jetzt nicht wirklich spielen konnte, zu spielen. Ja. Was da wären zum Beispiel? Also momentan spiele ich unglaublich gerne Animal Crossing für den 3DS. Oder es ist jetzt vor ein paar Tagen erst das ganz neue Harvest Moon rausgekommen. Das spiele ich auch. Ja, und jetzt kommt ja auch demnächst dann gleichzeitig, also im gleichen Wochenende wie auch die Frankfurter Buchmesse ist, kommen die neuen Pokémon-Spiele raus. Ja, yay. Da freue ich mich auch schon total. Pokémon, ja. Stimmt, das habe ich schon wieder voll verdrängt. Aber das kam auf Twitter, ja. Das überschneidet sich. Ja, nee, ich spiele momentan nur Otome Games, das ich in Japan gekauft habe. Und Sword Art Online. Ja, ich bin ein Nerd. Aber ansonsten lese ich jetzt eigentlich gerade so viel und nee, nebenher sowas. Einfach mal gammeln, nichts tun, nichts planen. Ja. Keine Verpflichtung. Ja, ich nutze die Zeit momentan auch so, wenn ich gerade motiviert bin, räume ich halt auch mein Arbeitszimmer auf mit den ganzen Stoffen, mit den ganzen Kostümen anderthalb und das Jahre alles. Hatte ich keine Zeit, jetzt komme ich endlich wieder dazu. Ja, also ich habe halt so grob aufgeräumt. Jetzt ist es halt wirklich so, ich habe 3 Müllsäcke voll Stoffreste weggeworfen. Ich habe immer noch 2 große Kisten voll mit Stoffen, die ich halt jetzt auch nicht mehr brauche, bei denen ich sage, die nehme ich nicht mehr her. Ich habe meine ganzen Perücken sortiert und ausgemustert, ja. Sowas halt. Jetzt wisst ihr, wie Dani ihre Wohnung aufräumt. Ich habe ja auch vom Arbeitszimmer geredet. Ihr Arbeitszimmer, was auch immer. Ja, gab's denn jetzt, ne, wo wir so den offiziellen Teil hinter uns gaben, irgendwelche super lustigen Anekdoten aus Japan? So gab es irgendwas total Bescheuertes. Die man nicht öffentlich erzählen darf. Ja, natürlich. Oh Gott, jetzt auf Anhieb so. Oh mein Gott, wir hatten Japan so under viel. Construction. Under Construction, ja, also alles, was wir anschauen wollten, historisches, wurde irgendwie verpackt und restauriert. Die mögen uns nicht. Ja. Nein, es lag an Spanien. Es lag an Spanien, ja. Ja, weil die Spanier haben gesagt, die kennen das auch aus anderen Ländern. Wenn die woanders hingehen und sich da was anschauen wollen, das ist immer gerade in Restaurierung und das alles. Und in Japan war es halt auch. Ja, auf jeden Fall. Also ein Fluch. Ja, es war ein Fluch. Aber ansonsten, wir haben danach dann noch die Kansai-Gegend uns angeschaut. Das heißt Kyoto, Kobe, Also ihr wart insgesamt über 3 Wochen weg. Ja, 3,5 Wochen. 3,5 Wochen waren weg und danach dann noch also auch in Tokio. Und in Tokio war es ganz schön. Da haben wir dann noch teils andere Teams auch wieder getroffen und sind dann noch mal zusammen, ich glaube, da waren wir auch knapp 20 Leute, wieder in Izakaya gegangen und haben dann noch erzählt und so witzige Sachen. Achso, ich dachte gerade schon, ihr seid Karaoke singen. Nein. Es war mal ganz kurz eine Überlegung, dass da hatte Freunde mal gesagt, wollen wir Karaoke singen? Und wir, nein. Einmal geht immer. Ja, und man glaubt es gar nicht, man denkt, Tokio wäre riesengroß und dann mitten an einem trifft Tag. Trifft man sich doch wieder in Akihabara. Ja, trifft man sich wieder in Aki. Ja. Haben wir gesagt, hey, Spain. Hey, Germany. Und dann sind wir auch dann wieder noch was trinken gegangen zusammen. Also es ist echt witzig gewesen. So klein ist Tokio gar nicht, so groß, wie er immer denkt. Es ist bloß wir Otakus neigen dazu, uns bloß in bestimmten Gegenden aufzuhalten. Also ich weiß es auch noch. Wir sind auch Leuten in Nipponbashi in Osaka über den Weg gelaufen, die wir da nicht erwartet hätten. Also, aber es ist dann doch immer wieder Akihabara oder Nipponbashi oder halt ist in Nagoya dann wahrscheinlich was. Ja, also als Otaku würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, weil ich habe Otakus kennengelernt, die Japaner. Ach so, aber deine Otome-Games spielen. Ja, dann sagen wir nein, also Otakus, also dann, okay. Wir wissen ja schon, was Otakus sind und ich habe Otakus in Japan kennengelernt und die sind beängstigend. Also da sitzt dann wirklich da, also ich kam mir dann schäbig vor. Ich war dann Cosplayer, der Otaku war dann vor einem und du fühlst dich in dem Moment widerlich. Mhm. Also ich würde mich niemals als Otaku bezeichnen, also auch ihr draußen, googelt erstmal, was das Wort heißt. Das ist naja gut, es ist ja nichts gut, Ungewöhnliches, dass die Bedeutung eines Wortes jetzt in anderen Kreisen ein bisschen anders ist. Also auch zum Beispiel, was Manga angeht, das benutzen wir ja ich würde da trotzdem aufpassen. Ich würde trotzdem aufpassen. Also klar trifft man sich... Aber wie schaut es denn dann mit dem Begriff Fujoshi aus? Also wenn du jetzt von irgendwelchen Otome-Games oder so sprichst, dann ist das natürlich das Wort, das so sofort irgendwie ja klar, aufpackt. Also man... ich glaube, über Wortdefinition sollten wir jetzt nicht diskutieren. Okay. Das wird, man wenn du jetzt anfängst, ja mit mir über Wort diskutieren. Also wird der Podcast 5 Stunden genau. Oder so. Also wenn man natürlich Fans unter sich ist, trifft man sich natürlich in Akihabara. Logisch. Ist das auch nicht so groß, der Stadtteil. Aber ansonsten, wir waren dann noch mit Spanien, waren wir noch in Disneyland zusammen. Also das war auch echt wunderschön, haben wir auch gesagt. Also das war, es hat sich mehr als gelohnt, Disneyland. Also ja, diese Tassen, die du mitgebracht hast. Ja, ja. Tassilo als Tasse und Zuckerchen. So einfach super. Ich bin hatten auch einen Unterstützer von diesem Kommerz-Disney-Zeug. Sind so süß. Was auch noch ganz toll war, das haben wir aber nicht mitgebracht, das war eine richtige Soussiere in Form von der Wunderlampe von Genie. Die war so geil. Es war also, glaube ich, ganz tolle Sachen und Disneyland an sich ist natürlich traumhaft schön. Und dann, also wir haben unglaublich viel Witziges erlebt in diesen 3 Wochen mit WCS und auch dann wir dazwischen. Aber ich so spontan aus dem Stegreif. Okay. Verdammt, nein, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also es haben wir schon alles so Witziges ja schon gesagt. Ja, und ich glaube, wir sind eh schon deutlich über die 2 Stunden drüber jetzt. Ups. Von daher... Alles klar. Glaube ich, ist es auch okay, wenn wir so langsam einfach mal Schluss machen. Ja. So, dann danken wir euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns nochmal so viel Schönes erzählt habt. Gerne. Und euch da draußen sagen wir dann mal Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao.